Lässig, oder? Lässig. Na Kinder, das ist eine Begrüßung, oder? Was will man mehr? Oh, you torture! Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon! War schön, Slate-Cover, glaube ich. Slate, oder mal Sweet, Slate oder Sweet. Eine von diesen Glamrock ist hier, covered von, ne? One-Way System. So, Kinder. Naja, dann haben wir mal hier wieder Sendung, oder? kennt ihr die Spielregeln noch? Soll ich jetzt nochmal vorsichtshalber ansagen? Wartet hier. Zum Beispiel Litty hier. Haha, genau. Das sind Brandenburger Sozialdemokraten, als sie noch optimistisch waren. So, so. Naja, aber darum geht's ja jetzt eigentlich nicht. Sondern, wir wollen ja hier ein bisschen... Mann, ist das laut! Kann ich das nicht? Ja, klar kann ich es ein bisschen leiser machen. So, wir wollen ja... Jetzt hat sie die Kraft verlassen. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. Genau. So, Kinder, früher war das schöner. Nostalgie ist auch nicht mehr das, was immer war. Genau. Achso, die Telefonnummer hat gesagt. Soll ich mir jetzt vielleicht andeuten, oder was? Man, also, es nervt mich aber auch, wenn ich jetzt hier praktisch derart ganz schnell in die Sendung renniere. Dann ist es irgendwie auch doof, oder? Na, vielleicht wollen wir erstmal ganz vorsichtig mal irgendwie ihn checken. Hallo, wer bist denn du? Oder das fängt ja gut an. Naja, super. Hallo, wer bist denn du da? Wer ist der Julian aus Frohnau? Mensch, das ist der Julian aus Frohnau. Ja. Genau. So sieht das aus. So sieht das aus. Ja. Sag mal, aber der hat aber irgendwie auch, Olle David hat ja aber auch irgendwie schwere Schäden bei euch erzeugt. Oder bei mir aber auch. So sieht das aus. Das tiefste Hirnschäden. Mann, Mann. Echt, echt, echt. Wenn der da ist, der wird zur Rede gestellt. Ja, so sieht das aus. So, der hat jetzt eine schöne Hagedorn, Hagestolz Hagedorn-CD gemacht, glaube ich. Das darf da wohl nicht wahr sein. Ja, das ist ja... So sieht das aus. Der hat echt eine gemacht. Genau. Julian? Ja. Aus Frohnau? Ja, ich sag's dir. Nein. Doch, ja, Osten hier, der tiefste Osten. Genau. Lius Open Box Team aus alter Tradition sende ich heute wieder einen kleinen Musikwunsch. Bitte spielt am 6.12. Flying von den Nice Little Penguins. Fällt nicht in meine Zuständigkeit. Florian. Nee, Julian. Jan. Jetzt heißt du Florian. Nee, ich heiß Julian. Guck, du heißt jetzt Florian. Nein. Das darf doch mal nicht wahr sein. Na, so sieht das aber aus. Sag doch mal Florian Julian. Nein. Julian. Ja. Na, siehst du, geht doch. Na, so sieht das aus. Na, sag doch. Ja, sag ich doch. So, was wollte ich jetzt sagen? Ach so, bist du 16 aus Frohnau? Nee, 17. Ah, Quatsch, du lügst doch. Hab ich dir letzte Mal schon gesagt. Naja, und du hast letzte Mal schon gelogen. Ja, letzte Mal war ich 23 und tief echt? Für Arbeitslosentum. Ja, Mann. Ja. Ach, na, dann lügst du ja heute wieder. Hart viel fortgeschrittenen Stadium. Dann lügst du doch heute jetzt wieder, oder? Ja, ich lüge immer. Ja, naja, das ist ja toll. Ja, Mensch, oder? Ich versuche hier so eine vorbildstiftende Sendung herzustellen und du, der lügst drum, der feine Herr. Der feine Herr aus Frohnau, fährt der alte Lord fort, fährt mit dem fort. Und ja, die, kennst du auch wieder nicht, oder? Und die alte Misses schenkt ihm ein paar Kisses. Ja. Mal, sag mal, langsam brauche ich hier aber auch einen Vorleser, ey. Ich glaube es auch. Was heißt, ich glaube es auch, du weißt nicht warum. Nö. Sag mal, wollen wir mal heute hier voll bekloppt sein, oder was? Du fängst ja gut an, mein Lieber. Ja, oder? Sag mal, ich mach den Anfang. Ja, du machst den Anfang und du senkst natürlich irgendwie die Niveaulatte. Siehst du, ja, die immer noch. Die noch tiefer machen? Oh, nochmal 10 Zentimeterchen runter, nochmal 10 Zentimeterchen runter. Nochmal 10 Zentimeter, Kuttner? Ja, nochmal 10 Zentimeter. Nochmal. Naja, sag mal, da müssen wir gleich ein Loch buddeln. Ich glaube es nicht. Bei China raus, ja. Ach, ich hab hier gerade wieder meinen Lieblings... Das ist ja wohl der Wahnsinn. Mensch, jetzt sei doch mal ruhig. Nein. Jetzt sei doch mal ruhig. Ich hab nämlich meinen Lieblings-CD, 4-CD-Sampler hier dabei. Das mit ist schrecklichen... ja wohl nicht die Möglichkeit. So sieht es aus. Mit schrecklichen Schlägern von 1920 bis 50. Ja. Ich bin verrückt nach Hilde. Das waren alles noch Songtitel, oder? Ja, da. Und heute? Wie hört sich denn das heute an? Als man noch jung war, ne? Genau, Katinka hat ein Höschen an. Ja, das war ein schönes Lied. Ja, jede Gnädie, jede Ledie. Ja. Ja, oder sag nicht du zu mir, das könnte ich ja auch mal spielen, oder? Ja. Und dann mein Lieblingssong natürlich, der Kneger hat sein Kind gebissen. Warum gut, tat er uns nicht küssen? Wow. Denn wenn man nett den Weibern sei, wir wollen auch geküsst sein. Ja. ich kenne das alles. Jeder Soldat hat einen Säbel. Anspielungsreich. Wir versaufen uns. Kennst du eigentlich noch, wir versaufen unser Oma, ihr kleinen Häuschen? Klar kenne ich das. Kennst alles du? Alles meine Zeit. Damals, als war er jung und sag mal, Florian Julian. Ja. Du sollst mir hier aber nichts vormachen, bitte. Ich mach dir nie was natürlich, vor. Natürlich, das war ja nicht deine Zeit, das war meine Zeit. Nee, das war meine Zeit. Puppchen, du bist mein Augenstern, Puppchen, ich hab mein Herz, schade mit Frohnhausen. Was machst du denn da? Warum klackerte denn so bei dir im Hintergrund, sag mal? Weiß ich nicht. Mensch, sag mal, ich möchte nicht, dass hier so eine Klackerdeppen hier immer anrufen. Ach so. Das schnell fällt auf mich zurück. Dann ja, kommen morgen wieder Leute an, sag mal, Kuttner, ich habe gestern deine Sendung gehört. An sich war die sehr prima. Aber warum hast du nur Anrufe, die bei denen es im Hintergrund klackert? Ja, das darf nicht wahr sein. Ja, das darf wohl nicht wahr sein. Das ist ja wohl nicht die Möglichkeit. Ja, was klackert denn da bei dir? Das war jetzt hier einfach Geklacker mit dem Stift. Stell dir mal vor. Mit dem Stift? Wo hat der feine Junge denn den Stift her, sag mal? Schreiben kann er doch nicht, aber ein Stiftchen hat er. Was hast du denn auf dem Arbeitsamt gemacht? Naja, ich hab Part 4 beantragt. Arbeit gesucht? Ja. Und die haben es aber extrem gut versteckt auf dem Arbeitsamt, oder? Ja. Man läuft rum wie ein Depp und findet sie nicht. Nee. Warm, heiß, kalt. Unterm Blumentopf, ne? Genau, nirgendwo liegt Arbeit rum. Das darf nicht wahr sein. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Schwere Zeiten sind angebrochen. Na, das sag ich dir. Hier im tiefsten Osten, Frohnau. Ja, in Frohnau, echt irgendwie, totale Zonenrandgebiet. Ja, aber mein Lieber. Die Mauer hier wieder auch frisch erbaut. Wieso denn? Könnt ihr doch ja nicht. Doch. Wieso denn? Oder? Mauer bauen können ja praktisch nur die echten Ostler. Wir sind hier die neuen Ossis. Ja, die neuen Ostler, aber Mauern könnt ihr nicht mehr. Aber Mauern könnt ihr nicht, höchstens beim Skat. Wir sind die Ossis des Nordens. Die Ossis von Nord-Berlin, oder ja, was? Ja, die Ossis des Nordens sind wir. Frohnau. Warum wohnst du denn eigentlich überhaupt in Frohnau? Warum nicht? Weil du da bei deinen Eltern billige Unterkunft in dieser in so einer genau. 120 Zimmervilla hast? Ja, genau. Ja, und wenn im Fatima Garten, lieb ist, Garten, dann im Blockhaus. Dann darfst du seinen abgelehnten 700er BMW mal fahren, seinen abgelegten. Sieht das aus, ja. Ja, super. So, Florian. Nee, Julian. Wieso denn? Seit wann denn? Seit heute. Und letzte Woche? Na, letzte Woche war das noch Franz. Und davor Horst. Und Mann. Dann davor war Jürgen. Dann nenne ich dich jetzt Werner. Nee, Werner gefällt mir nicht so. Wieso denn nicht? Werner ist erst nächste Woche. Ja? Ja. Na gut. Da muss ich hörst du mal auf zu klackern, sage mal. Ich nehme gleich hier noch einen anderen Anrufer drin, dann siehst du aber alt aus. Oh nee, bitte nicht. Naja, aber das kann ich aber machen, wenn ich kann. Keiner redet mit mir. Ja, ist richtig so. Ich bin jetzt alleine. Naja, ist doch gut. Sei doch mal nett zu mir. Nee, warum denn ich? Bitte. Nein. Doch. Nein. Du siehst aber nein. Aus. Doch. Nein. Doch. Dann bin ich jetzt mal nett zu dir. Sag mal, ich habe eigentlich ein Thema heute. Ja, erzähl doch. Aber warum ausgerechnet dir? Irgendwie das Gefühl, dass du dir jetzt verdient hast, hab ich nicht? Ja, ich schon. Womit denn? Mit Klackern vielleicht? Ja. Sieht das aus? Na, so sieht's eben nicht aus. Ja, natürlich sieht es so aus. Na ja, gut, wenn's so aussieht. Erzähl mal, berichte mir. Bericht, ist kein Bericht. Nee? Nee, das wäre, wenn dann eine Darlegung. Muss man unterscheiden zwischen Darlegung, Bericht, Beschreibung, Reflexion. Musst es kundtun, erzähle uns Glosse. Deine Themen. Glosse, Leitartikel. Ja. Kommentar. Ja. Fußnote. Anmerkung. Alle verschiedene Genres. Ja. Die ich alle aus dem FF beherrsche. Was heißt eigentlich FF? Sein. Was heißt denn FF? Warum heißt denn FF FF? FF heißt vielleicht kann man jemand anrufen, der weiß, warum FF FF heißt. Weil du nicht? Warte. Du weißt es nicht? Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Nee. Hör doch mal auf. 97 110. Genau, jetzt haben die Nummer nicht gehört, Mensch. Warte, jetzt sei doch mal, jetzt sei doch mal ruhig. Wer weiß, was aus dem F, warum aus dem FF, FF, was FF bedeutet ich bei aus dem FF? Nein, weißt du nicht. Ach, Mensch, jetzt hör doch mal, siehste. Was ist das ein Ärger? Nein. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben genau, an der wer weiß, was, warum. Geduldet euch, so, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. So. Na? Florian, Julian, sag doch mal was. Ich hab nämlich den Regler runtergezogen. Ach, bist du lustig. Ja. Du hörst dich aber auf den Kopfhörern. Ja, nee, könnte ich nicht auf den Kopfhörern. Wenn der Regler unten ist, ist der Regler unten. Ach so, du bist der Einzige. Da kannst du schimpfen wie ein Rohrspatz. So, warum heißt der Rohrspatz denn Rohrspatz? Das ist gemein. Warum heißt denn der Rohrspatz Rohrspatz? Weil er ein Was heißt eigentlich aus dem FF? So tief ins Rohr geguckt. Was heißt denn eigentlich FF aus dem FF? Aus dem FF wissen. Ja. Das warum freut man, so warum freut, ja, weiß ich. Warum freut man sich wie ein Zaunkönig? Das hat alles mal die Stahl. Wer ist, ach, hör doch mal auf. Wer ist ein, Bartel? Weil Bartel weiß nämlich, wo man den Most holt. Wer ist Bartel? Das kenn ich auch nicht. Ja, siehste, kennst du nicht. Wissen, wo Bartel den Most holt. Warum weiß Bartel das? Und warum wissen das ein paar andere und du zum Beispiel nicht? Warum kennst du den nicht mal? Weil, sag mal, hast du vielleicht mal noch einen Schatz an Redewendungen, der einem Hilfe und der in sich die Frage trägt, warum heißt die Redewendung so, wie sie heißt? So spontan. Was sind denn Maulaffen? Naja, siehste. Sag mal, du machst dir aber überhaupt ja keine Gedanken. Jetzt sag mir mal bitte, wann du dir worüber das letzte Mal Gedanken gemacht hast. Oh, da passiert überhaupt ja nichts. Da muss ich mir was sind Gedanken denn nun Maulaffen? Da muss ich mir erst Gedanken drüber machen. Ja, was ist denn ein Schärflein? Ein Schärflein? Ja, hast du denn schon mal ein Schärflein ins Trockene gebracht? Hab ich noch nie gehört. Siehste, nicht mal gehört, nicht. Also nicht mal nicht gemacht und nicht mal gehört. Nicht, ist doch nicht, schrecklich. Nicht mal. Was ist denn nun ein Schärflein? Wo kommen eigentlich die Kinder her? Aber das ist ja keine Redewendung. Nee, echt mal. Pass mal auf, mein lieber Freund. Ich brauche hier keine Anrufer, die mich hier kritisieren. Keine Storys. Oder sich mit so einer Sala-Stimme nee, echt mal sagen. Echt mal jetzt, ja. Nee, echt mal. Ich kann selber so nasal reden. Nach Hause. Ja, du gehst gleich nach Hause, du bist doch schon zu Hause. Ach so, hab ich vergessen. Siehst du? Ja. Dachte ich mir doch. So sieht das aus. Ich weiß ja jetzt ja nicht. Ja, damit versuchst du jetzt wieder irgendwie die Situation zu retten. Wolltest du mir nicht über dein Thema berichten? Nee. Nee? Nee, ich wollte dir ja eine Fernbackpfeifen. Was sind denn eigentlich Backpfeifen? Warum heißen denn Backpfeifen? Weil die von dem Lebkuchen. Nee, stimmt nicht. Lebkuchenmann sind das so Pfeifen. Nee, warum heißt denn ein Lebkuchen Lebkuchen? Hat ja was mit Leben zu tun? Ja, warum heißt Kuttner? Naja, weil das der Name war, der praktisch noch übrig war. Weil ich mich hinten angestellt habe, wie meine Art ist, höflich, erstmal die alten Damen, Kinder vorgelassen, wie wenn das Schiff untergeht. Jeder nimmt sich seinen schönsten Namen raus und dann blieb Kuttner übrig und dann dachte ich, okay, den nehme ich. Das ist ja soziales Denken. Naja, logisch. Das ist ja gar nicht die Möglichkeit. Ja, doch, ist ihm bei mir schon. Echt? Ja. Aber warum heißt die Banane, hä? Erklär mir. Sag mal, kannst du eigentlich, welches Lied könntest du ganz auf die Schnelle singen, wenn du mal jetzt ganz schnell ein Lied singen müsstest? Niemand mag mich, drum steh ich hier allein. Ach, super. Lonely Skinner Song. Super. Super. Super. Das ist. Super. Darf da wohl nicht wahr sein. Super. Super, oder? Ja. My bunny is over the ocean, ja, my bunny is over the sea. My bunny is over the ocean, my bunny is over the sea. My bunny is over the ocean, oh bring back my bunny to me. Oh bring back, oh bring back, oh bring back my bunny to me. Oh bring back, oh bring back, oh bring back my bunny to me. My bunny has tuberculosis. My bunny has only one lung. My bunny can cough up her horses and roll them around on her tongue. Oh, bring back, oh, bring back, oh, bring back my bunny to me. Oh, bring back, oh, bring back, oh, bring back my bunny to me. Super, Jack Madurian ist das. Das ist echt. Der hat einfach eine Stunde runtergesungen. Da ist ein Typ zu ihm hingegangen mit so einem billigen Kassettenrekorder, der gesagt hat, Jack, sing doch mal alles, was du kannst. Und der hat alles, was er kann. Total von an, also immer nur so kurz angesungen quasi, aber ja cool. Total runtergesungen, oder? Ist doch ja. Super. Das ist ja. Super. Singing in the rain. Singing in the rain. With a happy refrain. Oh, just sing it in the rain. Super, oder? Jack Madurian. Ja, ganz so, toll. Herzchen, dann danke ich dir jetzt erstmal für deinen Anruf. Du hast mir überhaupt gar nicht weiter verholfen. Wir sehen uns nächste Woche. Ich lass von mir hören. Ach, na dann toll. Na toll. Na, da freue ich mich ja aber. Oder? Na, das ist doch aber schön. Ja, ruf ja auf jeden Fall bitte nächste Woche wieder an. Ich kann es kaum erwarten. Ja, Ja. Ja. Ja, hallo? Ja, jetzt könntest du mal mit dem Stift klackern. Soll ich mal machen? Ja. Soll ich mal einen Beat machen? Ja. Das klingt wie Bolle bietet Bestes. Psychotic need on you. Herbert, you're insane. Now what happened? He's dead. I had to kill him. He's dead. Not anymore. He's dead. I had to kill him. He's dead. Not anymore. Herbert, you're insane. Now what happened? Herbert, you're insane. Now what happened? I think he's projected some sort of psychotic need on you. Herbert! Herbert, you're insane. Now what happened? He's dead. I had to kill him. He's dead. Not anymore. Herbert! He's dead. I had to kill him. He's dead. Not anymore. Herbert, you're insane. Now what happened? Herbert, you're insane. Now what happened? I think he's projected some sort of psychotic need on you. Herbert! Herbert, you're insane. Now what happened? He's dead. I had to kill him. He's dead. Not anymore. He's dead. I had to kill him. He's dead. Not anymore. Herbert! Herbert, you're insane. Now what happened? Herbert, you're insane. Now what happened? Herbert! Herbert, you're insane. Now what happened? Herbert, you're insane. Now what happened? Herbert! He's dead. Herbert! He's dead. Not anymore. He's dead. I had to kill him. He's dead. Not anymore. Herbert, you're insane. Now what happened? Herbert! Herbert, you're insane. Now what happened? Herbert! I think he's projected some sort of psychotic need on you. Herbert! Herbert, you're insane. Now what happened? Herbert! He's dead. I had to kill him. He's dead. Not anymore. Herbert! Dead. I had to kill him. He's dead. Not anymore. Herbert. Herbert. Yeah. John Schnell war das. So ein Remixer bei so einer Ami-Station, der mal alte Filme verwurstet hat. Das war Herbert, Are You Insane? Aus dem Film, was? From Reanimator Scar. Puh, ob das ein Film war, weiß ich auch nicht. Memories are made of this. So Kinder, wir wollen heute mal wieder den Geheimnissen der deutschen Sprache nachforschen. Und ein Hunsfott, wer sich an dieser Sendung nicht beteiligt. Was ist denn eigentlich ein Hunsfott? Ja, genau, darum geht's. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. So, liebe Freunde, habe ich schon gesagt, dass am, wann denn? Am Donnerstag oder am Freitag? Da sind wieder mal schicke, fetze Videoschnipsel. Am Freitag. Videoschnipsel in Berlin. Hör doch mal auf. Bring mich hier nicht durcheinander. Genau, am Freitag. Freitag, 21 Uhr in der Volksbühne. Schicke Videoschnipsel zum Thema Sexforschung. Ach, Spitzenmaterial. Ein hochsympathischer Sexualtäter ist da zu bewundern. am Freitag. Da werde ich wohl nachher vielleicht mal ein paar Karten verlosen. Sagen wir mal so gegen Mitternacht. Und vielleicht müsste man sich wieder ihr heimat Codewort müsste man dann dem Kollegen Kötter Heinrich sagen. Entweder Remi Demi oder Quartalssaufen. Kann man sich aussuchen. Was ist übrigens eine Quartalssäufer? Keiner weiß. Niemand weiß das, drum sitze ich hier allein. Hallo. Hallo. Ja, wer bist denn du? Petra. Petra? Ja. Mensch, das ist aber auch schön, Petra. Ja, ich wollte eigentlich nur was ansagen. Darf Wieso ich? Denn? Was willst du denn einen Termin ansagen? Willst du da jetzt irgendwo eine Redshirt-Party machen in der Dunkerstraße oder was? Nee, eher was Politisches. Was Politisches? Aha. Was denn Politisches? Muss ich mal gleich mal kicken, ob ich hier kommentierende politische Musik dabei habe. Oh, hab ich. Hab ich. Warte, bist du eher also, so Frauenrechtlerin? Nee. Nee? Bist du Antifaschistin? Ja. Aber für Frauen hast du jetzt nichts weiter übrig? Ja, doch, schon. Aber was denn? Na, viel. Aber was denn genau? Was denn genau? Ja, nee, was genau hast du denn jetzt für Frauen übrig? Was ich für Frauen übrig hab, na. Ach nee, hast ja nichts übrig, oder? Du bist ja Antifa. Naja, das schließt sich ja nicht aus. Naja, aber du hast gesagt, ich hab dich gefragt, ob du jetzt eher Frauenrechtlerin bist, hast du gesagt, nee, Antifa. Antifaschistin heißt ja auch Antisexistin zu sein. Ach so, ist das alles dasselbe? Naja, das schließt sich nicht unbedingt aus. Stimmt, schließt sich nicht aus. Aber wie alt bist du denn? Bist du etwa 16 Jahre alt? Nee, ich bin schon ein bisschen älter. Bist du sicher? Ja. Wie viel denn? Wie viel ist denn jetzt ein bisschen? Ein bisschen älter als 16, naja. Naja, so 17, wa? Ja, vielleicht. Ey, echt? Nee. Sondern? Surreal, ich wollte ja eigentlich. Nein, aber nein. Naja, klar muss man, du kannst ja gerne ansagen. Ja, aber ich finde, aber das Problem ist doch, dass wenn im Radio jemand was ansagt, dann muss man doch erstmal davon ausgehen, dass die im Radio sowieso lügen. Naja. Oder? Da kann man. Ja, aber sag mal, du als Antifaschistin musst du doch wissen, dass die im Radio hauptsächlich lügen. Ja, aber ich lüge ja nicht. Na, ja, aber das weiß man doch jetzt als Hörer nicht. Weil als Hörer geht man davon aus, im Radio lügen die. Das kannst du jetzt quasi nur unterlaufen, indem du versuchst, sagen wir mal, besonders glaubwürdig rüberzukommen. Okay. Und besonders glaubwürdig. Ja, aber das jetzt ist jetzt keine oh, glaub mir mal. Das ist es ja nicht, sondern Glaubwürdigkeit entsteht dadurch, dass man sich ein Bild von dir machen kann. Dass man weiß, wie alt du bist, ob du einen Freund hast, was deine Eltern so sind, wo du ungefähr wohnst, wie du deinen Lebensunterhalt verdienst und so eine Geschichte. Das geht ja aber alles ja nicht dafür, was ich da ansagen will. Nein, nee, aber das ist die Möglichkeit, das glaubwürdig zu machen, was du da sagen willst. Also. Verstehst du? Ansonsten kommt das rüber wie, oh, da hat schon wieder mal eine gelogen im Radio, da ist doch nichts Neues, die lügen ja da immer und so und so. Ach, kick mal an, die hat so getan, als ob sie Antifa ist. Dabei ist sie ja vielleicht eher Toyota oder wie's ich was. Also soweit, verstehst du? Ich kann das ja einfach muss man mal doch ansagen. Und dann nee, dass du nicht. Das ist egal. Also selbst die größten Lügner kommen doch, versuchen doch total glaubwürdig zu sein. Verstehst du? Also jetzt so von der Haltung, von der Ansprache. Ja, aber Internet ist doch ohne reine Fälscherwerkstatt. Da wollen wir uns mal nichts über Wurm machen. Ich kriege hier immer E-Mails, ja, die Deutsche Bank stellt da gerade ihr System um, ich soll doch gerne mal meine PIN-Kennzahlen und meinen alle durchheben. Mhm. Naja, siehste. Und das wirkt nicht so richtig glaubwürdig auf mich, muss ich ehrlich sagen. Warum geht's auch eigentlich ja nicht? Naja, nee, aber von daher siehst du einfach, weil du sagst, im Internet nachlesbar. Da hilft ja mir jetzt überhaupt ja nicht weiter. Wie alt bist du denn nun? 20. Und womit verdienst du so deinen Lebensunterhalt? Mit Antifaschismus bringt ja nichts ein, oder? Na ja. Also ich meine, Antifaschismus bringt auch, aber irgendwie, dass ich deswegen ja jetzt mal davon leben könnte? Nee, eher nicht. Wie ist es bei dir? Kann man mit Antifaschismus Geld verdienen? Das wäre doch super, nicht oder? Unbedingt. Man muss auch nicht für den Zweck da sein. Naja, wäre aber nicht schlecht. Wenn man jetzt einen Weg fände, mit Antifaschismus Geld verdienen, dann würde es wahrscheinlich viel mehr Antifaschisten geben. Hm. Verstehst du, wenn die sagen, ey, seitdem ich Antifaschist bin, zahle ich nur noch mit 200-Euro-Schein. Seitdem ich Antifaschist bin, fahre ich einen 7,5er BMW. Verstehst du? Das wäre doch gut. Das würde natürlich die Attraktivität des Antifaschismus deutlich steigern. Verstehst du? Naja, ist so. Also das heißt, gibt's eine Möglichkeit gewissermaßen, Antifaschismus kapitalistisch effektiv zu machen, den so ins System einzubauen. Dass alle, CDU, CSU, dass alle quasi Antifa sein wollen. Naja, weil tun sie ja die meisten. Naja, weil so irre viel Geld einbringt. Das wäre doch schön, oder? Ja, wäre schon schön, aber nicht wirklich. Nee, aber du klingst ja so, als ob du dein Geld mit der, also praktisch durch Antifa dein Lebensunterhalt. Ja, du kannst ja einfach mal so im Raum stehen lassen. Nee, aber womit verdienst du denn nun deinen? Naja, das interessiert ja jetzt hier keinen. Doch. Ich will ja eigentlich was ansagen. Nein, interessiert mich zum Beispiel. Ja, aber darf ich erstmal was ansagen? Nee, ich will auch sagen, sonst wird es doch nicht glaubwürdig, was du ansagst. Verstehst du? Doch, das wird schon glaubwürdig. Nee, das wird nicht glaubwürdig. Nee, aber wenn du einfach so sagst, dann ist es nicht glaubwürdig. Von daher, du bist, wie war dein Name? Petra. Petra. Na, Petra ist doch ausgedacht schon mal. Ach was. Was? Ach was. Natürlich, siehst du schon die erste Lüge. Jetzt jemand, einen Antifa, der nicht mal traut, sich seinen Namen zu sagen. Was soll man dem glauben? Verstehst du, ja, das ist genau ein Problem. Das glaubt doch aber keiner. Doch. Ha, ha, ha, ha, die hat gesagt Petra. Dann sieht man auf den ersten Blick, dass die nicht Petra heißt. Petra ist doch kein Antifa-Name. Die macht uns da irgendwas vor. Ach, Infoveranstaltung, ha, ha, ha, ha. Und dann geh ich mit einer Kamelhaardecke nach Hause und habe irgendwie Brockhaus-Lexikon für 2000 Euro einen Vertrag unterschrieben. Ach, nee, natürlich, ja, ach, nee, ach, Quatsch, nee, so ist es nicht. Nee, kommt mal alle hin. Nee, ist nicht so, dass ich euch da über das Ohr hauen will. Nee, ich hab keine Heizdecken zu verkaufen. Also siehst du genau, das ist doch das Problem. Mann, nee, dass das so unglaubwürdig ist. Das ist nicht unglaubwürdig. Na doch. Also ich sag jetzt mal kurz, ja? Na sag mal. Also morgen auf der Insel der Jugend findet eine Infoveranstaltung statt zu der Nazis neue Kleider. Weil ja nämlich die Nazis nicht mehr so im Bomberjacke und Springerstiefel rumlaufen, damit man halt die mal erkennt. Und sondern die haben H&M-Klamotten an, wenn man Phil trauen darf. Ja, H&M. Hitler also und Hitler-Klamotten und alles. Na, H&M. Hitler und Mussolini. Naja. Das Nazis neue Kleider. Geht alle dahin auf die Insel. Ja, 18.30. 18.30. 18.30, da schläft doch der Antifaschist noch. Ach, Quatsch. Wieso war ach, Quatsch? Naja, ist halt nicht so. Bist du dir sicher? Ja. Wieso denn? Du klingst aber auch noch nicht so ganz munter. Ich bin nicht mehr ganz munter. Ja. Weil du schon seit 17:30 auf bist. Ja, siehste, sondern? Nee, ich meinte, hat 6 späten Nachmittag. Nee, ein bisschen früher. Sicher? Ja. Naja, jedenfalls, und wer das halt nochmal nachlesen will, was da morgen stattfindet, der kann ja auf www.abso-berlin.dk gehen. Was für ein Ding? Abso. Abso? Was ist ein Abso? Antifa-Bündnis Südost. Wird das mit B oder mit P geschrieben? Ah, oh, siehst du, Mann, ihr müsst euch aber auch Namen einfallen lassen, wo man einfach sagen kann, ohne dass man das hinterher nochmal buchstabieren kann. Na, ich hab ja nicht ab so gesagt, sondern ab so. Nee, ab so hast du gesagt. Ab sofort. Naja. Okay, jetzt habe ich das dir angesagt. Stimmt. Und jetzt wolltest du sagen, womit du deinen Lebensunterhalt so verdienst? Nö. Weißt du eigentlich, was ein Hundsfott ist? Was? Was ein Hundsfott ist? Ein Hundsfott? Ein Hundsfott. Oder ein Quacksalber. Oder ein Quartalsäufer. Oder wo Remi Demi stattfindet und wenn, warum? Nö. Petra. Du, jetzt hinterlässt du aber den Eindruck, als ob die Antifa doch ein bisschen uninformiert sei. Nö, aber kann man ja auch im Internet nachlesen. Tschüss, Petra. Ciao. Sabota unas prostaya, sabota nasha takaya. Zhila by strana rodnaya, i nie tu drugich sabot. I znepivika, i vzio strachnoy polot. Menyavaya serdce, tye vozhnuyu da zovyot. I tak zhe, kak v zhizhni kazhdy, Любовь ты встретишь однажды С тобою, как ты отважна Сквозь бури она пойдет Из небивита И в звезд ночной полет Меня мое сердце В тревожную да зовет Не думай, что вся Пропели, что бури все отгремели, готов вся к великой цели, а слава тебе на. das war das Lied von der unruhevollen Jugend. Für alle Antifaschisten, die hier meine Sendung, mich anhören, meine Sendung, Antifaschisten. Am 22. Dezember spielt Fettes Brot in Hamburg das größte Fettes Brot Solokonzert aller Zeiten. Und das ist natürlich schon komplett ausverkauft. Aber Fritz bringt euch trotzdem hin und rein. Mit einem eigenen Fritzbus. Ey, pass auf damit die Tür an. Und der Fritz-Busfahrer heißt zufällig George Bus. Das bin ich. Und immer wenn ihr George Bus fett... Das bin immer noch ich. Ja, also, immer wenn ihr George Bus fettes Brot sagen hört, dann anrufen. 0331 70 97 110. Und mit ein bisschen Glück fahrt ihr am 22. Dezember mit in George Bus sein Bus zu fettes Brot nach Hamburg. Aber wirklich immer nur anrufen, wenn George Bus fettes Brot sagt. Das sag ich jetzt aber erstmal nicht. Aber bald. Und nur bei den Radiofritzen am Morgen. Von Montag bis Freitag. Und im Radio. Fritz vom RBB. So, dann machen wir jetzt mal einen Test. Fettet Brot. Wie, was denn fettet Brot? Naja, Test, los, der Test daran. Die sollen doch jetzt, dann müssen die doch anrufen praktisch. Die sind jetzt ferngesteuert. Ach so. Die wohnen jetzt so total subluminal. Nein, aber das ist noch anders, glaube ich. Ich weiß nicht, Brot. Ja, aber trotzdem, das zählt jetzt irgendwie nicht. Hier, ist doch Quatsch. Fettes Brot. Nein, nee, man muss hilft doch nichts. Ja, und wer geht dann ran ans Telefon? Und du gehst dann ans Telefon? Brot. Und verteilst dann die Gewinne, oder was? Telefon. Ach, hör auf. Fettes Brot. Ach, jetzt verstehe ich, was du vorhast. Fettes Brot. Ja, allein durch deine magischen Hände. Siehste. Schwupp. Was denn? Sind die Leitungen voll. Ach so. Gibt's aber nichts mehr. Haut wieder ab. Weg. Haut ab hier. Raus. Ja, schrecklich! Ja. Mann, es ist 22:39 Uhr. Ja, warum denn? Fette Brot! Info. Nachrichten. Mit dem Fette Brot, Gerald Kötter-Heinrich. Bundesaußenminister Steinmeier hat eingeräumt, von der angeblichen Entführung von Al-Masri gewusst zu haben. 2004 sei in dem von ihm geleiteten Kanzleramt ein entsprechendes Anwaltsschreiben eingegangen. Al-Masri wirft dem US-Geheimdienst CIA vor, ihn Ende 2003 entführt und gefoltert zu haben. Der Fall war auch Thema eines Gesprächs von Bundeskanzlerin Merkel und US-Außenministerin Rice. Im Iran sind beim Flugzeugabsturz in ein Hochhaus mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen. Darunter sind vermutlich die rund 90 Insassen der Maschine. Das Flugzeug war offenbar wegen eines technischen Defekts beim Landeanflug in das Hochhaus gestürzt. Die Love Parade steht möglicherweise endgültig vor dem Aus. Der Veranstalter Planetcom meldete nach Angaben des Senats Insolvenz an. Der Rahmenvertrag für die Love Parade im Juli sei damit hinfällig. Der Techno-Umzug war bereits in den vergangenen beiden Jahren ausgefallen. Die Basketballer von Alba Berlin haben im ULEB Cup verloren, und zwar mit 78-88 beim lettischen Meister BK Ventspils. Damit ist der Cup für die Albatrosse so gut wie gelaufen. Dann haben die Eisbären Berlin in der deutschen Eishockeyliga gegen Krefeld 7-3 gewonnen. Und in der Fußball Champions League hat der AC Mailand gegen Schalke mit 3-2 gewonnen. Damit ist Schalke aus der Champions League ausgeschieden und spielt im UEFA Cup weiter. Wetter. Die Nacht soll wolkig werden, es soll aber trocken bleiben. Die Temperaturen sollen auf 2 bis -1 Grad sinken. Morgen kann es dann erstmal neblig sein und es bleibt vorwiegend stark bewölkt. Stellenweise gibt es auch Regen oder Schneeregen bei 3 bis 6 Grad maximal. Verkehr. Der Verkehr auf Ritz, keine aktuellen Meldungen, gute Fahrt. Fettet Brot, aber du bist mir echt ein Insolvenzabmelder. Wie, was ein Insolvenzabmelder? Ja, hab ich gehört, du hast gesagt Insolvenzabmeldung. Nein, das stimmt überhaupt meldete nicht. Insolvenz Anmeldung. Ab. Ja, nein, natürlich. An. Nee, du hast aber ja, weil ich mich da verschluckt habe in dem Moment. Dann ist ein N vielleicht auch mal wie ein B zu hören. Hätte ich doch gesehen, wenn du dich verschluckt hättest, dann wärst du ja praktisch weg gewesen. Wie so? Super. Da komme ich nicht gegen an. Da kann ich nichts mehr gegensetzen. Du Hundsfott. Das war der K.O. für mich. Du Hundsfott. Trage lieber mal dein Schärflein dazu bei, dass hier anständige Nachrichten gelesen werden. Und ja, ein Schärflein nicht. Ist eben so ein Maul kleines Dingeln und ein Hundsfott ist irgendwie was Animalisches. Und Maulaffenpfeil halten haben wir aus dem Kanada-Weltcup. Ich bin raus. Sag mal, genau. Ja. Und wenn im Radio 100,1, dann Fritz im Raum Angermünde. Blue Moon. Genau, und jetzt hier eine schöne Skandalmusik noch. einen verrückten Traum gehabt. Ich habe von Fleisch geträumt und bin hungrig aufgewacht. Das Verlangen nach Fleisch hat mich geweckt. Ich mag kein Gemüse. Alles, was ich will, ist Fleisch. Ich brauche es jeden Tag, jede Stunde, eigentlich jede Sekunde. Hören Sie mir, Fleischliebhaber, zu. Fleisch ist nicht die Vergangenheit. Fleisch ist die Zukunft. Zu viele Dinge schmecken wie Hühnchen. Ich will aber kein Hühnchen. Ich brauche echtes Fleisch. Die einzige Frucht, die ich sehen will, ist der Apfel im Mund des Schweins. Fleisch ist was Besonderes. Fleisch macht mich schlau. Fleisch macht mich stark. Fleisch ist einfach geil. Fleisch ist meine Leidenschaft, denn es gibt mir Superkraft. Ich bin süchtig danach. Superkraft. Fleisch ohne Fett ist wie Brot ohne Butter. Haben Sie überhaupt schon mal richtige Wurst gegessen? Weißwurst. Wurst. Bockwurst. Ich liebe Wurst. Nackwurst. Leberwurst. Nürnberger. Zwiebelrostbraten. Ich liebe Schweinebraten. Fleisch braucht nun mal Fett. Shiny war das. Big Shiny. Big mit G. Wenn man nämlich G und K und B und P, liebe Antifaschisten, wenn man so ausspricht, nicht so ohne weiteres auseinanderhalten kann. Oh, Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So sieht es aus. So wie beschäftigt uns hier heute mit den Untiefen der deutschen Sprache. Ich wollte eigentlich was anderes machen, aber es hat sich jetzt so ergeben. Hunsfott. Remi Demi. Ist übrigens das Codewort nachher um Mitternacht. Werden hier ein paar Karten für Videoschnipsel-Vortrag am Freitag, 21 Uhr Volksbühne. Freitag, 21 Uhr Volksbühne, Videoschnipsel. Sexforschung ist das Thema. Also jetzt so Arbeitstitel. Verlost. Dazu muss man dann hier anrufen. Diese Telefonnummer praktisch. Warte. Nachher. Ich rufe die Weißtelefonzentrale jetzt aus anderen an. Gleich, aber ich erkläre es erstmal. Das ist die Nummer jetzt. Geduldet hier. Euch. Gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam. 70 97 110. Genau. Und da hätte dann der Kollege Gary Kötter Heinrich Hane, da muss man sagen, Remi Demi oder Quartalsäufer. Könnt ihr euch das merken? Und dann hätte man unter Umständen, wenn die nicht schon alle weg sind, eine schöne Karte für Bio-Schnipsel gewonnen. Remi Demi, Quartalsäufer, Stehgreif. Warum eigentlich Stehgreif? Naja, das werden wir jetzt nicht lösen, aber sag mal, David, können wir schon mal Anrufbeantworter nochmal durchsagen? Können die da schon anrufen bei dir? Weil die gehen mir hier so auf den Keks. Die rücken mir hier so auf die Pelle, dass ich praktisch denke, da muss noch eine Ausweichmöglichkeit geschaffen werden. Und die wäre ja vielleicht ganz gut, wenn die dann beim halbautomatischen Anrufbeantworter anrufen, dann habe ich hier quasi nicht so viel zu tun. So, wo ist denn jetzt hier die Nummer vom Halbautomaten? 70, 700, nee. Wenn halbautomatischer genau. Anrufbeantworter... Dann 0331 könnt ihr auch anrufen. Potsdam, also. 731 39 32. Könnt ihr auch anrufen, Kinnings. Hallo, Kinning. Hallo. Hallo. Hallo, hier ist Michael, grüß dich. Mensch, na du scheinst mir aber ein recht eloquenter Bursche zu sein. Du bist ja wahrscheinlich im zweiten Studium mit Studium Germanistik. Nee, das nicht ganz, nee. So, sondern eher was Ingenieurswissenschaftliche, BWL-mäßig? Ja, nee, ich bin schon fertig. Du bist schon fertig mit der Germanistik, mit der BWL oder mit irgendeiner Ingenieurswissenschaft? Nee, Forstwissenschaft, ja. Forstwissenschaft? Ja. Echt? Deswegen auch mein Wort, was ich erklären könnte. Also, ich hab jetzt mal... Maulaffen? Ja, nee, also Maulaffen hätte ich jetzt bei Wikipedia was gefunden, ach so. Aber das ist, glaube ich, ein bisschen langweilig. Auf die Bäume, ihr Maulaffen, der Wald wird gefegt. Ja, und Hunsfott habe ich nicht gefunden. Das Hunsfott hast du nicht gefunden? Das würde mich auch mal interessieren. Also das kommt, glaube ich, aus der Seefahrt, glaube ich. Aber ich bin mir aus der Seefahrt? Ja, ich weiß es nicht. Wieso denn aus der Seefahrt? Wie kommst du denn da drauf? Naja, ich habe gerade gegoogelt und die einzigen Einträge, die ich so gefunden habe, waren irgendwas mit Seefahrt. Ja? Also. Aber weißt du, was das eigentlich meint? Hunsfott? Ja, kann das sein, dass es auch so ein Schimpfwort ist? Aber ja, ist ein Schimpfwort. Ja. Und meint eigentlich jetzt mal ganz sachlich gesagt das Geschlechtsteil einer Hündin. Darauf deuten ja die letzten vier Buchstaben schon ansatzweise hin. Ja, aber wir wollen mal jetzt nicht so genau weiter. Ja, also, ja? Also mein Wort wäre jetzt Astrein gewesen. Astrein? Ja. Super! Das sagt man ja schnell so. Toll, sagt man schnell so hin, ohne irgendwelchen forstwissenschaftlichen Hintergrund zu haben. Genau. Genau. Und zwar. Ach so, na, das ist natürlich klar, wenn man Bretter sieht und keine Astdinger da drinne sind. Ja. Dann ist das Brett astrein, oder? Das, und dann ist es ein teuer zu verkaufendes Brett. Genau, richtig. Super. Ja, das ist wie ich das gewusst habe, ohne Forstwissenschaft zu studieren. Ja. Aber als alter Holzkäufer weiß man, worauf man achten muss, oder? Genau, richtig. Ja, aber wie geht denn das? Da muss es ja ganz aus der Mitte vom Baum sein. Ja, kommt drauf an. Also ich meine, es gibt ja Bäume, die sind irgendwie, die haben erst oben die Äste und ach so, und dann ist nicht so. Und, aber unten hatten die doch früher auch mal Äste. Genau, aber wenn die Bäume halt sehr dicht stehen, dann ist es so, dass da sehr viel Schatten fällt unten und dann... Ach so, dann schießen die gleich so hoch? Dann haben die nur oben die großen Äste und unten dann da versucht man ja... Ach, warte, ach so, ein Baum wächst doch so richtig von unten nach oben. Das heißt, wenn der unten nachwächst, dann sind da eben keine Äste und dann bleiben da auch keine Äste und dann... Ja, ist der Ast rein, das Holz? Ja, also wenn der toll. Da so ein paar Jahrzehnte im Wald rumsteht und unten kommt kein Licht hin, dann sterben die Äste auch ab, also zum Beispiel. Bist du jetzt, was bist du jetzt? Bist du jetzt so Forstarbeiter, der den Wald mal sauber machen muss, oder nee. Bist du Förster? Nee, leider nicht. da ist es gerade ein bisschen schwierig. Arbeitest du in so einer Behörde, die quasi den Wald verwaltet? Nee, ganz was anderes. Waldverwalter? Nee, also das nicht. Mein also, Gott, Walter. Ich bin so ein bisschen musikmäßig unterwegs. Wie denn bitte, als Forst? Ja, Quereinstieg. Also da muss man ein bisschen kreativ sein manchmal. Und irgendwie hat sich die Gelegenheit ergeben und jetzt verkauft. Und was singt man da so? Wer hat dich, du schöner Westerwald, so hoch da oben angepflanzt? Oder wie das heißt? Nee. Wo jetzt? Naja, was... Scrub ich ein Lied. Ja. Ja, aber was, sag mal, kannst du mal so drei forstwissenschaftlich quasi nicht zu beanstandene Lieder nennen? In der, sagen wir mal, ich bin ein Freier. Nee, lieber das doch mal gleich. Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum, ja. Zum Beispiel. Ja. Ich kann dir noch einen Song geben. Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum. Ja, genau. So aber jetzt müsstest du noch, genau. Hast du noch so forstwissenschaftlich korrekte Songs? Ich habe ehrlich gesagt so solche Sachen im Studium irgendwie weniger gemacht. Also, echt? Selbst dann die Brüder fragen müssen, die in Verbindung gewesen sind oder so, die haben da, glaube ich, eher so dieses Brauchtum gepflegt. Also, ach, wieso? Gibt's da so forstwissenschaftliche studentenschlagende Verbindung? Schlagen weiß ich gar nicht, aber klar gibt es doch. Wie nennen die sich dann da immer? Wie heißt denn jetzt so eine Studentenburschenschaft bei den Forstwissenschaftlern? Naja, was gab's denn da? Also in Göttingen komme ich her und... Göttingen? Ja. Ach, da ist das Burschenschaftswesen noch weit verbreitet? Ja, durchaus, ja. Das kann man ruhig sagen. Ach, kick mal ihn an. Du warst in Kinderburschenschaft? Nee. Warum denn nicht? Weiß ich nicht, also... Du bist lieber tanzen gegangen, oder was? Eigentlich zwei Gründe. Also der eine ist, dass ich halt grundsätzlich also so politisch... Also die sind da doch meistens eher so etwas konservativer und da hatte ich eigentlich ihnen nie so viel mit am Hut. Also ich habe mich dann eher so ein bisschen in die andere Richtung orientiert, aber... Ja, gibt es denn auch so Antifa-Burschen? Das wäre mal eine ganz neue Sache, ja. Oder? Man muss doch also immer gegenhalten. Ja, rechte Burschenschaften brauchen wir, linke Burschenschaften. Ja, aber ich finde das auch gar nicht so uninteressant, also dass man da in so eine, weiß nicht, Gemeinschaft kommt und dann zusammen wohnt und dann genau. Was man macht. Und dann sagt man aber, ey, wir sind die Burschenschaft der Leninisten. Ja. Oder? Wäre doch super. Ja, also Leninist war ich nicht so. Aber das Problem ist ja auch, dass... Ach, was warst du? Aber Göttingen ist doch auch so linke Pflaster, oder? Da kommt doch auch alle Dings daher, oder? Hier unser Ex-Bundes-Umwelt. Ja, Trittin. Genau, ja. Genau. Aber das denkt man immer so. Also früher war das bestimmt schon heftiger. Aber früher. Mittlerweile sind auch immer relativ regelmäßig so Nazi-Demonstrationen und so weiter. In Göttingen? Ja. Das machen die extra. So also gerade dieses ganze Göttinger Umland ist doch auch ziemlich, sag ich mal, ziemlich rechts. Also da sind sehr viele Rechtsextreme, gerade auf den Dörfern und so weiter. Und da machen die sich einen Spaß draus und kommen ab und zu mal in die Stadt. Da machen die sich einen Spaß draus. Naja, die denken sich so, jetzt zeigen wir es den linken Studenten dann Göttingen mal, was so die Stunde geschafft hat. Wobei, das ist aber auch schwierig da sein als quasi linker Forstwissenschaftler, oder? Nee, überhaupt Aber ich dachte, der deutsche Wald ist doch gewissermaßen immer eher so eine rechte Angelegenheit. so eine Herzensangelegenheit. Schöner Eichenwald, Hitler-Eiche, so Sachen. Der Mythos, genau. Gibt's eigentlich so einen linken Antifa-Blick auf den Wald? Also links Antifa, also das ist, aber weiß ich nicht, das ist eigentlich wertneutral, weil Forstwissenschaften, das was ich studiert habe, ist da halt eine Wissenschaft. Und da sicherlich natürlich viele Verbandsleute, so alte Jäger oder so, gibt es viele, die da recht konservativ eingestellt sind, aber gerade unter den jungen Leuten und so weiter, da sind doch recht, fortschrittlich denkende Leute und auch unter vielen Professoren . Und das ist ja nicht nur so, dass da irgendwelche konservativen Leute da studieren gehen oder gibt's natürlich viele, aber es sind auch viele, ich sag jetzt mal so ein bisschen Abenteurer dabei gewesen. Abenteurer? Naja, so Trekking-Leute und die einfach die Natur irgendwie gerne mögen und dann gesagt haben, dann studiere ich mal Forstwissenschaften so. Und mit den Leuten kann man auch sehr viel Spaß haben. Also. Ach, kick mal einer an. Ist ja auch ein Ding. Ja, so ist das. So, und jetzt bist du aber, wo wohnst du jetzt? In Berlin? Ja, ich bin jetzt in Berlin. In Berlin ist ja du gerade nicht so eine bewaldete Gegend, oder? Nee, ja, weiß nicht. Da hätte man doch in Göttingen wahrscheinlich leichter, wenn man mal rausfährt. Ja, auch der Grunewald ist auch ganz nett. Ist aber keine forstwissenschaftliche Herausforderung, oder? Wahrscheinlich nicht so, aber aber außer wenn die Love Parade Rinne pinkelt haben. Ja. Und man irgendwie kriegt, wie kriegt man wieder das Gleichgewicht ins Basische? Ja, das geht, aber oder? Wobei ist jetzt, ist Urin, sag mal, ist Urin eigentlich eher sauer oder eher basisch? Also ich meine eher basisch, aber ich, so. Glaub, das, aber ich bin mir auch nicht sicher, aber ich glaube, das hängt auch irgendwie davon ab, was man irgendwie zu sich genommen hat. Da gibt's ja so Leute, die, so. Die halt dann so Teststreifen in ja. den Urin, um dann zu gucken, ob sie übersäuert sind und so. Also, ach so, sag mal, gibt doch aber auch so, sagen wir mal, den Mythos, dass man an dem, dass man, wenn man an den Baum pinkelt, dass man dem was Gutes tut, weil man ihn quasi düngt. Ja. Und wie würdest du das jetzt sehen? Ja, die Frage habe ich mir auch schon mal gestellt. Ach, also, da. Gibt's jetzt keine gesicherten forstwissenschaftlichen Erkenntnisse? Also da musst du mal Mediziner fragen, also das, also was der weiß, was so aus dem Körper dann letzten Endes rauskommt. Also ja. kann ja sein, dass das so Nährstoffe sind, Mineralien und so, und das, naja, das ist wahrscheinlich eher schon günstig. Aber da gibt's jetzt keine, sagen wir mal, so Vergleichsstudien zwischen naturbelassenem Waldbaum und Pinkelbaum. Das wäre mal eine ganz interessante Sache. Ja, finde ich aber auch. Das wäre eine extrem interessante Sache. Dass man sieht, wer sich besser entwickelt. Ja, das ja, oder gerade so die Stadtbäume, wo die Hunde mal gegenpinkeln und so. Das ist ja genau. ziemlich gut, genau. so, oder? Wenn man ich meine, so vielleicht fällt es doch den Bäumen. Kann ja auch sein. Kann auch sein. Dass sie denken, nam. Ja, gerade die mageren Brandenburger Sandböden, ne? Da, genau, da ist ja nicht so viele drin, genau, ja, da kann man doch. Schön. Ja. Aber hast du jetzt auch keinen Überblick praktisch? Habe ich jetzt keinen Überblick drüber, nee. Das ist, glaube ich, auch kein Thema jetzt gewesen. Ja. meines Studiums, also da müsste man vielleicht dann nochmal ausbauen. Ja. Ja, naja, ja, gut. Man, sag mal, ich suche jetzt hier gerade irgendwie eine Baummusik, aber ich find praktisch keine. Ja. Also das letzte Stück war ja die Fleischwurst? Die Fleischmusik, meinst du die? Ja, ja, aber das erste hat mir am allerbesten gefallen, dieses Slate-Cover. Das war ganz ordentlich. Slate-Cover? Ja. Dann vielleicht noch ein anderes Punk, schönes Punk-Cover. Was habe ich denn? Ich hätte noch, glaube ich, nochmal Sweet. Sweet Cover. Oder natürlich Kings My Generation. Das ist ja auch immer super. Ja, auch gut. Oder? Also ja. aber jetzt quasi auch gecovert. Ja, ja. Also punkmäßig. Das ist ja, wenn der Song gut ist, dann ist ein Punk-Cover irgendwie nicht das Schlechteste, war, wenn der Song okay ist. Nee, mach mal. Genau. Naja, du kannst jetzt nochmal entscheiden, ob du jetzt lieber. Warte mal, was war nicht, was meint ihr denn jetzt? Wir hatten Come On Feel the Noise. Ja, sag mal, hier, aber ich muss mal kurz. Hier war doch noch irgendwo. Na, Beatles klingt doof, das klingt scheiße jetzt. Daytripper auf Punk klingt nicht so gut. Then he kissed me, teenage and love, pretty vacant, Jolene, White Riot, Jeepster, Teenage Rampage. Ja. Das ist sweet, oder? Das ist gut, ja. Genau. Meinst du echt? Ja, mach mal rein. Ja? Dann mach ich das da. Alles klar. Gut. Gut, dann mach's gut. Sag mal, habe ich mich jetzt hier? Kompliment ja. für deine Sendung. Also ich höre die sehr gerne. Ich habe die schon in Göttingen über Internet ab und zu gehört. Ach, ehrlich? Ja, und ich ärgere mich immer so ein bisschen, wenn so zu später Stunde dann, also ich will jetzt hier kein Hörer-Bashing machen, aber ey, wenn da manchmal Leute anrufen, die total zugeknallt sind und so. Ach so, das ist doch super. Ja, manchmal ist es auch unterhaltsam. Aber weiß ich nicht, ich finde das immer ein bisschen schade. Also. Okay, ich danke dir für den Anruf. Gerne. Ja? Tschüss. Ja, tschüss. Weiß Squad mit einem Sweet Cover, Teenage Rampage. Around the streets. Ja, das ist eine Generationsfrage. Könnt ihr vielleicht nicht mit anfangen, aber das ist eben so Musik, die der Onkel dann doch gerne hört. Oh, yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, My Generation müssen wir auch noch hören, oder? Ne, hören wir jetzt nicht sofort, aber... So, wir bewegen uns hier nochmal in den Fairnessen und Untiefen der deutschen Sprache. Und ach, ich weiß jetzt ohne genau, was da jetzt rauskommen soll aus der Sendung. Aber andererseits finde ich das doch schön, dass ich das nicht so genau weiß, weil diese Sendung ist eben eine Sendung, die sich kapitalistischen Effizienzkriterien und dem kapitalistischen Leistungsdruck entzieht. Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, ey, 3 Stunden gearbeitet und hinten raus ist das gekommen, ich bin jetzt dein Kapitalist und enteigne dich deines Mehrwertes, den du da erzeugt hast, sondern es ist eben eine Sendung, die trullert so vor sich hin. Und wenn was rauskommt, dann kommt eben was raus. Und wenn nichts rauskommt, kommt eben nichts raus. Das ist quasi Kommunismus im Radio. So. Und zwar unter... Ah, da machen wir hier die Polizeiansage, wenn ich jetzt schon Kommunismus gesagt habe. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen Scheiße. Oder erkannt zu haben... Die sind hinter mir her. Die sachdienlichen Hinweise die sind können, hinter mir her. Wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Ey, ey, ey. Genau, die Anscheißer können sich ja hier hinwenden. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter... Der hat den Kommunismus gesagt. 0331 für Potsdam, 731-39-32. Ist das ein Kommunist in öffentlich-rechtlichen Radio? Sind Mutti und Vati dafür auf die Straße gegangen? Nee, das kann ja wohl nicht sind. Ha ha ha ha. Ei. Astrein. Aber Astrein haben wir geklärt. Ich meine, hier soll anrufen, wem ein seltsames Wort aufgefallen ist, von dem er gerne wissen würde, was das bedeutet. Dann erkläre ich ihm das. Hunsfott haben wir im Grunde schon erklärt. Wer weiß, was zum Beispiel ein Schärflein eigentlich ist oder ein Maulaffe. Oder, eine Backpfeife zum Beispiel, kann hier auch anrufen oder wer sich so mal zu Wort melden will, weil ich finde, das ist auch immer ganz wichtig, dass man irgendwie auch weiß, was unsere Menschen in unserem Land, in diesem Lande denken und wie die so kommunizieren, wenn sie sich quasi unbeobachtet glauben. Und dazu kann man, ey, ihr seid hier echt total unbeobachtet, kann man dann hier anrufen und dann käme man zu Wort. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Genau. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. So, Freundlein. Ja, hallo, hier spricht der Dieter. Sag mal, bist du aus Frohnau oder was? Nein, um Gottes Willen. Komm aus der ehemals sowjetisch besetzten Zone. aus dem demokratischen Sektor Berlins. So hieß das auch. Ja. SBZ oder der demokratische Sektor Berlins? Wo denn da genau? Welcher Stadtteil denn? Weißensee. Oh, der war ja extrem demokratisch. Ja. Weißensee. Dieter? Ja. Na, das ist doch jetzt auch schon wieder so ein Partisanenname, den du dir zugelegt hast, oder? Das ist Synonym. Weil du denkst, ich bin auch so Antifa. Nee, du bist eher Fahr oder was? Noch. Bist du Fahr oder bist du Antifa? Ob ich Fahr oder Antifa bin? Ja. Na, ich ehrlich gesagt... Na, Fahr oder Antifa? Ich schließe mich nicht hier an Gruppen an. Das hat ja jetzt nichts damit zu tun. Das ist doch einfach innere Überzeugung. Wo schlägt dein Herz? Links oder rechts? Auch eher so in der Mitte. Ja. Nenn mich FDP. FDPle. Na, da kommen wir jetzt aber weiter. Wieso? Mein lieber neoliberaler postfordistischer Freund. Was ist denn daran so schlimm? Du Patchwork-Biograf. Wie bitte? Was ist denn daran so schlimm, wenn man sich nicht gerne einordnen lässt? Na, wenn man sowieso irgendwie eingeordnet ist, irgendeiner Gruppe zuhört, ob man will oder nicht. Ach, und dann ist es besser zu wissen, welcher man zuhört und darüber öffentlich Rechenschaft ablegen zu können, als zu tun, ich bin ganz anders als die anderen. Wieso? Bist du auch nicht? Was hast du für eine Hosenmarke? Jetzt sag! Was hast du für eine Tour? Jack Jones. Was? Jack Jones. Jack Jones? Ja. Na siehst du, du bist schon mal ein Jack Jones Hosenträger. Na siehst du. Ha, kick mal an. Ich möchte keiner Gruppe anhören. Ja, tut mir leid. Du bist Jack Jones Hosenträger. Und deine Turnschuhe? Ja, ich trage Puma, Puma, Panther, Tiger, ich Adidas, Nike. Ach, du bist also Birkenstock. Birkenstock, Jack Jones. Naja, siehst du, ist doch auch eine Gruppe. Schon ein bisschen kleiner geworden, aber immerhin noch eine Gruppe. Kann ich da jetzt auch nicht dafür. Auf einen Mann. Naja, natürlich beschränke ich dich darauf. Wir wollen uns noch einen Sport machen, du bist doch auch relativ beschränkt. Also bitte. Danke. Wieso? Na, weil du Jack Jones Hosenträger bist. Dieter, the legendary Jack Jones Hosenträger. Ja, was trägst du denn, hä? The legendary Jack Jones. Jack Jones Hosenträger. Ich trage Boxer-Jeans. Boxer-Jeans? Boxer-Jeans. Also die gab es im Osten in der Jugendmode, mein lieber Freund. Ah. Ah. Und sowas trägst du halt. Und eine alte Armeesport-Trainingsjacke. In Neu-Uffe liegt immer noch so das alte so. Und ich trage, ich bin auch jemand, der keine T-Shirts trägt, sondern Nickies. Nickies? Ja, weißt du schon wieder nicht mehr, was das ist, eine Nicky. Das ist ein ne Nicky ist praktisch das, was heute ein T-Shirt ist. War aber früher. Ja. War das eine Nicky und heute ist es ein T-Shirt. Ja, wurde wieder hier und kennst du eigentlich den Unterschied zwischen Polunder und Pullover? Pullover, wo ich den Unterschied kenne. Ja. Na, aber der stimmt überhaupt nicht. Pullunder zieht man sich unter. Nee, stimmt nicht, weil im Pullunder zieht man sich auch über. Das ist doch. Aber jetzt vom rein. Sie ist weg von dem Fleck, ist der Überzieher weg. Eigentlich müsste es Pullover heißen. Aber bei Otto Reuter ist es präziser praktisch. Und wer kam jetzt auf Pullunder? Na, Icke! Ach so. Na, weil ich so ein assoziativer Geist bin. Ich hab grad einen Zahn verloren hier. Einen Zahn? Einen Zahn? Wollen wir mal den Notzahnarzt rufen? Den Faden, den Faden, gerade weil wir beim Pullover sind. Da möchte ich jetzt nicht haben hier. So. Zahnärzten. Hast du jetzt aus sprachlichem Interesse hier angerufen, oder was? Ja, um mit dir eine Konversation zu führen. Konversation. Ja. Du bist doch wohl ein Konversativer. Nein, eine Konversation ist ja... Na, wer Konversation führen will, ist ein Konversativer. Ein Konversativer. Ja, ich glaube, du musst dich mal der ein bisschen ist konversativ. Hier. Konversativ? Ja. Nicht ja. Nee. Was hast du da für Musik im Hintergrund? Das würde ich euer wissen. Ja, was ist denn hier so laut? Gut, jetzt ist leise. Wer war denn? Mutti, musstest du die erst wieder die ist wieder weggesperrt. Musstest du die erst wieder niederschlagen, dass sie jetzt endlich mal den Berliner Rundfunk ausmacht? Brauche ich da nicht. Oder hört die mal 88.8 oder BB Radio. Ach, wieso? Na, wieso denn? Weil deine Mutti... 88.8. Oder BB-Radio. Hey, machst du gerade Schleichwerbung? Nö. Gut. Mach doch mal, hast du ein Radio da? Ja. Mach doch mal an, was gerade auf 88.8 läuft. Ja, ob die beste Musik hat. Machen, was du jetzt hier machst? Nee, darf man nicht. Das ist irre, total verboten. Jetzt kommt hier gleich die GSG 9 und tritt die Fenster ein. Und führt mir dann weg, ausgeflogen nach Afghanistan. 88.8. Also, ich bin jetzt gerade hier auf... 97. Ja, das interessiert mich nicht, wo du bist. 88.8 hier. 88.8 ist 88.8. Mach doch mal. Mach ein bisschen leiser. Mensch, da bin ich ja verrückt. Was ist denn das für eine Musik? Warte doch mal. Country. Country kann ich auch. So, jetzt. Country kann ich auch. Ja, Country und, kann ich viel besser so, ja. Ja, dann mach. Ja, warte mal, kick du doch mal inzwischen in der Zwischenzeit, was auf Berliner Rundfunk ist. Berliner Rundfunk? Ja, interessiert mich auch mal. 91,4, wa? Hier? Ja, 91,4, mach mal, kick mal. Oh, super, lass mal! Ah, was ist denn das? Das kenn ich doch. But I love you! Ah, ich arbeite beim falschen Sender. Ah, ach, da könnte ich mal hinlegen. Lass es doch mal, jetzt hör doch auf dazwischen zu quatschen. Also wirklich? Jetzt mach das doch mal. Oh. Mann, ich wär verrückt, jetzt mach das an. Na, na, na, na, na. Mann, ey, das erinnert mich an meine Jugend. So love you. Oh, oh, oh, oh. Oh. Oh, I love you! Oh, so. Und jetzt lass den doch, das ist noch nicht zu Ende, der Song. Ich will mir den jetzt zu Ende hören. Also. Ja, wirklich. Dickköpfig. Ah, scheiße, was arbeite ich hier? Ich bin beim falschen Sender. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, na, jetzt reicht's. Reicht, reicht, aus, aus, ich kann nicht mehr. Halt, Hilfe! Aus! Ah, jetzt hör doch mal auf! Jetzt mach doch mal aus, dann will ich fertig machen. Ich wär verrückt. Jetzt hör doch mal auf! Ja, ist ja gut. So, jetzt kommt hier aber Country. Ja, dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum. Wir haben ein besseres Musikprogramm. Dum dum dum dum dum dum. Kennst du den? Jetzt muss man aber erst mal sagen, das hört sich ein bisschen wie Udo Lindenberg an. Quatsch! Genau! Und ob soll's mich einst in die Welt hinaus? Aber und in der Ferne suchte ich mein Glück. Wer kennt den Weg? Den Weg zurück! Ach, super, oder? Ah, ist das spitze. Johnny Cash? Sie schenkte mir la, la, la, die Liebe la, la, la, und ihr Witz. Jetzt hol ich gleich mein Banjo raus. Ba, bam, bam, ba, la, la, la, dam, dam. Denn ich verliebe sie und damit mein Glück. Da wird den Weg, den Weg zurück. Spitze, oder? Sie hat wohl Deutschunterricht bei seiner Mutter. So, jetzt warte mal, bei deiner Mutter? Nee, sieh hier Johnny Cash. Ja, bei deiner Mutter? Nee, bei seiner Mutter. Mach doch nochmal, was ist auf dem Berliner Rundfunk nochmal gerade für also, Musik? Nee, also. Nun mach doch mal! Ja. Die haben eben so super Musik gemacht. Hier, ja. Ja. Oh, Eve of Destruction! Oh, scheiße! Scheiße, haben die ein Spitzenprogramm! Aber da kann ich gegenhalten. Jetzt mach doch mal leiser. Wieso denn? Wo war denn jetzt eben Eve of Destruction? Wo war denn das? Das war jetzt eben gerade hier ein Jingle einfach hier, mehr nicht. Wo war? Ach, ein Jingle? Ja. Die Arschlöcher, sowas verjingelt man doch nicht. Ja, ja, einfach. Aber da kann ich mithalten. Kennst du den hier? Oh, das ist sowieso der allerbeste. Pass mal auf. Bau, bau, bau. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Kiffermusik. Kiffer, Kiffer! Bogart that joint, my friend. Pass it over to me. Ah, oh, ist das ein super Song! Don't bogart that joint, my friend. Pass it over to me. Und jetzt gleich. Bam. Roll another one. Dreh mal noch ihn. Just like the other one, so wie der eben schon war. You've been hanging on to it. You've been hanging on to it. And I sure would like a hit. Oh. Don't bogart that joint, my friend. Verbogarte den Joint hier nicht, du Penner. Gib mal rüber, pass it over to me. Don't bogart that joint, my friend. Pass it over to me. Oh, super, oder? Ist das? Und jetzt gleich, pass auf gleich. Gleich, ach so, gleich, aber gleich, gleich. Die nächste Rolling Lasserbahn ist so total super lang. Dreh mal noch einen. Genauso wie der andere eben war. Ah. Das ist so super. Übersetzung mitsingen, oder? bom, bom. Achso. Don't bogart that joint, my friend. Pass it over to me. Ah, spitze, oder? Wunderbar. Vor allem Berliner Rundfunk, können die einstecken, können die einpacken. Ja. Genau. Vielleicht hören sich nur bei ihrer Moderation. So, hier. Freundchen. Ach, ich habe ja auch noch einen total spitze Antifa-Song. Einen kurzen. Hast du jetzt aus sprachlichen Gründen angerufen? Warte, was willst du denn jetzt wissen? Na, einfach so. Zum Beispiel FF, da gibt es ja eigentlich zwei Varianten. FF weiß ich doch auch nicht, was das bedeutet. Mensch, deswegen, ja, dann, Sie, da war da, da zielt doch hier mein Aufruf. Wer weiß, was FF bedeutet, hier anrufen. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. Genau. 0331 für Potsdam, 70 97 So, wer 1, weiß, 1, was FF bedeutet? Ja, und jetzt kommt mir aber bitte nicht mit FF dabei. Ja, naja, weißt du überhaupt hier, da nicht. Guck mal hier, wenn du zum Beispiel Seitenangabe hast, sagen wir mal Seite 29 FF. Bist also du studiert oder was? Wie bitte? Bist du Studierter oder wie? Nein, und auch nicht promoviert. Na, woher weißt du denn Seitenangaben mit 29 das FF? Das muss man aus dem FF wissen. Na, aber wieso denn? Bei Seitenangaben das sind. Darfst du ja nicht wissen, du bist 16. Ja und? Du rufst aus Weißen See an. Ja und? Da muss man doof und rechts sein. Natürlich! Ach, Quatsch! Natürlich! Nein! Du musst Lonsdale-T-Shirts tragen! Und total, rechts sein! Nein! Um Gottes Willen! Du bist ein Ostler! Ja, dann gleich fest. Du musst ein Nazi sein! Mensch, das kommt doch ja alles völlig durcheinander! Nee! Wenn du überhaupt nicht Nazi bist! Mann, ist das eine Scheiße! Ja! Jetzt sei doch mal bitte Nazi! Nee! Ja, sonst stimmt doch die Peilung nicht mehr! Mann, was sollen denn unsere Verbündeten davon denken? Ja, die hören jetzt nicht zu. Die werden doch verrückt, um Fahnen zu foltern. Ach, wenn ich hier überhaupt nicht mehr. Scheiße. Ach, komm doch auf. Scheiße. Hallo. Siehst du, hör hin. Über alles in der Deutsch. So you hate Nazis, Nazis, you will fight their rising tide. As you fight, you forget one Nazi, Nazi, Nazi, the one inside. Hold your banner, fight the fascists, make them something in the past. Use what tactics that you have to have them shot or have them gassed. You aren't lenient, you are hardline. Stop them before they speak and do. As you fight the Nazis thusly, you become a Nazi too. Arm in arm, power to the people. Smash all those who cause distaste. Erase from earth all of the Nazis so you can build the master race. Siehst du? Ja. Wieder mal gelernt, oder? Ja, ein bisschen. So. Daher meinen Sie, mal wieder ich hab mich jetzt wieder ein bisschen beruhigt. Ja. So, was wolltest du denn jetzt wissen? Ja, ich wollte immer nur wissen, was FF ist. Naja, will ich ja auch wissen. Ja, und ich wollte dir aber erklären, was ja, hier sollen aber nicht Leute an. Ist. Ja, das weiß ich. Und ja, folgende. Und? Ja, gut. Oder fortführend, kannst du ja auch sagen. Ja, was? Fortführend, FF. Ja. Naja, ja. Da staunst du. Da sind wir aber jetzt echt weit gekommen. Ja. So, naja, wieder was gelernt. Ja? Hauptsächlich du, hoffentlich. ich hab mich lediglich verschluckt an dem Bonbon, ja, um den Speichelfluss. Ach, an dem Bonbon. Sag mal, ja, ist das hier eine Kindersendung, oder? Kontrollieren. Ist das hier eine Kindersendung? Bei deiner Stimme? Ach, also, Mutti, hast du noch mal einen Bonbon? Ich möchte mal bei Radio Fritz anrufen. Hast du mal, kannst du mir mal noch Radio einen, Fritz? Kannst du mir mal noch einen Bonbon? Da ist gerade dieser Kuttner, der ist so nett, da möchte ich gerne mal anrufen. Hast du mal einen nett? Habe ich gesagt. Kannst du mal, was ist denn gerade im Berliner Rundfunk? Nun mach doch mal bitte, was gerade mal im Berliner Rundfunk ist. Gleich deinem Chef da. Mama, was ist denn bei Berliner Rundfunk gerade für Musik? Du, das kannst du machen hier. Mach doch mal! Ja, mach schon. Oh, schön. Oh, scheiße. Nee, weg, weg, weg. Mach weg. Hör auf. Und? Aus. Was ist denn bei BB-Radio? BB-Radio? Wo ist denn BB-Radio? Hast du BB-Radio? Na klar, auf 4. Mach doch mal BB-Radio. Oh, aber ein schlechter Empfang hier im Weißen See. Ja, was ist denn da nur? Nee, ist auch nicht meins. Hör auf. Aus. Was ist bei 88.8? Was ist bei 88.8? Schnell hin und her schalten. Ja, du, das geht hier nicht so. Mach doch mal. Ja, ich muss dir erstmal so. 88.8 genau. Ist hier für dich. Hätte ich die lebende Fünfte und nicht so primitiv. Fünfte und nicht so primitiv? Ja, ich werde besser, mach weg. Hör auf, da mache ich nachher, mache ich ein schöneres. Ja? Da mache ich dann ein schöneres. Ja, logisch. Mach man, ja, richtig schöneres. Ja, mache ich dann ein total schöneres. Ja, aber so, keine Frage. Da müsste man so, sage mal, lieber Freund. Lieber Freund. Oh Mann! Weißt du noch, was die Codeworte sind? Du arbeitest. Was die Codeworte sind? Die Codeworte? Deswegen. Na, wenn man nachher um Punkt 0 Uhr, 24 Uhr 0 Uhr, eine Videoschnipselkarte für Freitag gewinnen will, dann braucht man 2 Codeworte. Wie lauten die? Ich sehe doch nicht. Fettes Brot. Nein, stimmt nicht. Jetzt rufen die alle an, weil ich fettes Brot gesagt habe. Und die denken, ich bin der Busfahrer George Bus. Bin ich nicht. Sondern, ah, Mann, Remi, Demi und Quartalsäufer. Das wird man sich da wohl noch mal merken können. Quartalsäufer, das ist doch sicherlich auch so ein Wort, was du haben willst. Genau. Ne, das sind alles so eine Worte. Das weißt du alles nicht, oder wie? Na doch, weiß ich schon, aber ihr wisst, du wisst es doch nicht. Ja, aber jetzt weißt du doch, was FF ist. Nee, wissen wir immer noch nicht. Ja, sag mal. So, wer jetzt mal weiß, was FF ist, der soll mal bitte hier anrufen. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Aber nur FF-Wisser. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam. Ich kann nicht mehr. 7097110. Genau, und die anderen können hier auch anrufen. Ein halbautomatischer Anrufbeantworter. Dann 0331 für Potsdam. 731-39. So, Freundchen, wir machen jetzt mal hier Schluss. Ja. Bei mir steht's bis hier. Wo denn? Das sehe ich nicht. Bis hier. Das geht nicht. Ja, so sieht es aus. Glaubst du nicht. So sieht das aber aus. Ja, gut. Tschüssikowski, tschö mit Ö, tschaui. Bis auf denne. Wiedersehen. Bis die Tage, wir rufen uns an, wa? Ja. Tschüssi. Hallo, wer bist denn du? Weißt du jetzt, was FF ist? Ja, Hoffmann ist schwul. Hoffmann kommt aus dem Knast und ist schwul. Basti aber auch. Oh. Und Gornziner Leske auch. Das war einer von den Extremmutigen quasi wieder. So, weißt du, was FF heißt? Natürlich. Na, was denn nun? Lieber Kapitän, und zwar, man kann das natürlich jetzt ein bisschen breiter sagen, und zwar, je nachdem, was für ein Mensch ich bin, ne? Ich bin ja ein Neoliterat, von daher FF folgende Seiten. Aber warum weiß man etwas aus dem FF? Weil... Oder kann etwas aus dem FF? Das heißt, weil man dann eben die folgenden Seiten schon berücksichtigt, schon gelesen hat. Und glaube ich nicht. Das ist doch keine Germanistenvokabel. Irgendwas aus dem FF wissen und kennen. Ja, auch fortissimo oder sehr fein, französischer Franc, alles solche Dinge. Was war das erste? Fortissimo. Ja, aber das heißt doch nicht etwas aus dem fortissimo wissen, sondern etwas aus dem FF wissen. Ja, es kam wie aus der Pistole geschossen. Da weiß man, kann man sich nicht vorstellen, woher das kommt. Ja, ja. Also die, was du sagtest, diese Redewendung ist dann sicherlich abgeleitet vom folgenden Seiten von eben sich gebildet haben. Sicherlich. Soweit bin ich auch sicherlich, aber ich will es ganz sicher haben. Ja, ja. Ja, ja, aber jetzt nicht so einer liberalen, kann so sein, kann aber auch nicht sein. Ja gut, das ist ja sage ich jetzt einfach mal. Das ist nicht meine Haltung, sage ich jetzt einfach mal. Ja, sondern wenn ich was sage, dann sitzt es quasi. Im Grunde, wenn ich mache mir Notizen eigentlich in Keilschrift, okay. in so Steinplatten drin. Weil selbst die Notizen wirklich so ernsthaft sind, dass man, dann überlegt man natürlich auch anders, was man sagt, wenn man das jetzt mal so immer runtermeißeln muss und nicht so hinrotzen kann mit dem Filzi und dann noch mit seinem Tintenlöscher und wieder drüber gehen kann, wenn man Scheiße geredet hat. Aber schön ist ja auch Tintenlöscher zu sagen, nicht Tintenkiller, ne? Naja, oder genau. Noch geiler ist ja Tintenkorrektor. Gibt's sowas? Sagt das jemand? Das gibt's tatsächlich. Das sagen, glaube ich dir nicht. Wir sagen tendenziell eher Weißenseher Grundschullehrerinnen, ne? Glaub ich dir nicht, ist schon wieder gelogen. Was bist du denn von Beruf? Was ist denn das, bitte? Was sagst du? Was bist du denn von Beruf? Ich bin Auszubildender. In welcher Richtung denn? Kaufmännisch. Ach du Scheiße. Und dann, warte, und dann stehst du hinter der Fleischtheke oder was? Ja, natürlich. Wenn ich dann meinen eigenen Laden habe und die Fleischtheke dann auch Videos anbietet. Genau. Ach, du hast? Ach, du willst eine Videothek aufmachen? Nein, ach, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber dann hilft es mit guten Filmen, ne? Was lernst du denn da? Videos verkaufen oder was lernst du denn da? Also ich lerne halt gut zu schreiben, Leute anzusprechen und schöne Dinge zu machen und dabei aufs Geld zu achten. Ne? Sprich mich mal an, achte aufs Geld und mach mal was Schönes mit mir. Werter Herr Kuttner, mit größter Freude haben Sie... Sag mal, da schaltet ja sofort ab, wenn ich schon Werter Herr Kuttner höre. Tag, Chef. Mein lieber Scholli. Na gut, ich sage ja auch, ich bin erst im ersten Lehrjahr, ne? Das stimmt. Das muss noch aufbauen. Noch eine Sache, du sagst, ich weiß es nicht mit Sicherheit, was FF bedeutet. Ja. Nee, ich sage, du weißt es nicht mit Sicherheit. Genau. Mit Unsicherheit weiß ich selber. Ich meine, indirekt und so weiter, ne? Genau. Möchtest du Sicherheit haben, musst du die Polizei rufen. Nee, es war jetzt natürlich unterirdisch, aber... Ich war aber echt unterirdisch. Ja, ja. Apropos Sicherheit, die hatte ich am Samstag nämlich nicht gut, ne? Da bin ich fast in eine Messerstecherei geraten in der U-Bahn. Na, ist doch nicht schlecht. Am hellerlichen Tag. Ist doch immer was Interessantes. Das ist selten. Ja, aber du bist ja nicht in eine Messerstecherei geraten, sondern nur beinahe. Genau. Naja, das ist soweit, wie man etwas weiß, aber nicht so genau. Sag genau, ich jetzt mal. Ist ja dann im Grunde das. Ja, auch Mensch, wenn du hättest anrufen sollen, wenn du in eine Messerstecherei geraten wärst, dann hättest du was zu erzählen. Aber nur wenn du kannst. Aber ich bin beinahe auch schon mal gestorben oder beinahe mal an einem Verkehrsunfall gewesen. Ich bin beinahe mal in auf dem Himalaya gewesen. Wenn man es denn gemacht hätte, ne? Ja. Genau, hätte der Hund nicht geschissen, hätte er einen Hasen gehabt. Ja. Genau, vielen Dank für deinen Anruf. Ich danke dir, ne? Tschüss. Sag mal, also die haben die aber echt total auf Freundlichkeit hingefoltert, oder? Ich danke dir. Tschüss. Tschüss. Ach so, das ist ja, wollte ich, muss ich vorher sagen, das ist ja mein Lieblingslied. Halt, das ist ja mein Lieblingslied quasi, mein momentanes, totales Lieblingslied. Das ist echt, das liegt mir total am Herzen. Ist absolut mein... Ach, da könnte ich mal reinlegen. Automatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Woher kommen eigentlich die Leute, die zur Fritz-Club-Disco gehen? Spandau, Schlossberg, Pankow, Augsburg, Friedrichshain, Ludwigsfelde, Tempelhof, Marzahn, Lichtenberg. Und warum gehen sie da immer wieder hin? Supergeile Stimmung, supergeile Leute. Unterschiedliche Menschen und unterschiedliche Musik. Die Musik finde ich sehr akkurat. Eine lässige Atmosphäre. Es ist ein sehr netter und prätentiöser Club. Sehr schön, sehr voll. Und weil das so ist, gibt es die Fritz-Club-Disco jetzt noch größer und noch schöner. Drei Floors. Rock. Black Music. I ain't saying she a gold digger. But she ain't messing with no broke niggas. Elektro. Die Fritz Club Disco. Immer samstags ab 23 Uhr im Fritz Club im Postbahnhof. Direkt am Berliner Ostbahnhof. Und im Radio. Fritz vom immer, RBB. Immer samstags 23 Uhr. Jetzt ist aber 23.35 Uhr und Dienstag. Fritz Info. Nachrichten. Der Kollege Kötter-Heinrich meldet sich zu Wort mit Gerald Kötter-Heinrich. Der US-Geheimdienst CIA soll kurz vor dem Europabesuch von US-Außenministerin Rice Häftlinge aus Geheimgefängnissen in Osteuropa nach Nordafrika verlegt haben. Wie der amerikanische Nachrichtensender ABC unter Berufung auf CIA-Mitarbeiter berichtet, wurden 11 mutmaßliche Al-Qaida-Mitglieder aus 2 Gefängnissen in die nordafrikanische Wüste gebracht. Die Praktiken der CIA waren heute auch Thema zwischen Bundeskanzlerin Merkel und US-Außenministerin Rice in Berlin. Merkel betonte, das internationale und das deutsche Recht müssten eingehalten werden. Die Bundestagsfraktion Die Linke beantragte zu der CIA-Affäre eine Aktuelle Stunde im Bundestag. Patienten in ärmeren Ländern sollen künftig leichter mit billigeren Arzneimitteln versorgt werden können. Mitglieder der Welthandelsorganisation verständigten sich grundsätzlich auf entsprechende Änderungen im Patentrecht. Wann die Neuregelung in Kraft treten kann, ist allerdings noch unklar. Schalke 04 hat den Einzug ins Achtelfinale der Fußball Champions League verpasst. Die Schalker unterlagen beim AC Mailand mit 2:3. Die Basketballer von Alba Berlin haben auch das 5. Spiel in der Vorrunde um den ULEB Cup verloren. Die Albatrosse unterlagen beim lettischen Meister BK Ventspils mit 78:88. Und beim Eishockey haben die Eisbären Berlin in der DEL gegen Krefeld 7:3 gewonnen. Wetter. Die Nacht wird wolkig, es bleibt aber trocken. Die Temperaturen sinken auf 2 bis minus 1 Grad. Morgen kann es dann erstmal neblig sein und es bleibt vorwiegend stark bewölkt. Stellenweise gibt es auch Regen oder Schneeregen bei 3 bis 6 Grad. Verkehr. Der Verkehr auf Fritz, es ist in vielen Teilen Brandenburgs ziemlich neblig übrigens. Ich habe das selber schon gesehen. Ich gehe nach draußen und es ist eine Suppe da. Ist und mir auch aufgefallen. Ja, ja, hast du auch schon mitgekriegt? Junge. Also fahrt bitte entsprechend. Und ansonsten gibt es keine aktuellen Behinderungen. Nur der Nebel, der ist sowas. Genau. Fenspilz? Ja, Fenspilznebel. Schmeckt jetzt? Absolut. Ja, super Zeugs. Echt. Ich stehe da total drauf. Und wenn im Radio 101,5? Dann Fritz in Frankfurt oder. Blue Moon. Anyway, I said so, huh? You don't want to hear any old songs, do you? All right, we'll do it. One petition, I want you to join in and sing along, right? And those who can't sing, I want to hear you clap your hands. And if you can't clap your hands, there's no hope. Met in a club down in Old Soho where you drink champagne. It tastes just like cherry cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said Lola. Hello, hello. Lola. God, when she squeezed me tight, she didn't even pass by. No, oh, my Lord, la la la la la. Well, I'm not dumb and I can't understand why she walked like a woman and talked like a man. Oh, my Lord, la la la la la. Champagne and danced all night under electric candlelight. everybody upstairs, come on. Alright, this is the disco version. We all know disco sucks, right? Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Gerald, hörst du? Gerald, hörst du mich? Schön. Um Mitternacht machen wir eine Videoschnipselkartenverlosung. Zwei Codeworte. Quartalsäufer und Remi Demi. Hast du gehört? Psst, bitte und uns. Okay. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt die Sendung. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Kinder, ihr könnt ja alle Demi, so sieht es aus, auch mal ein bisschen Feuer unterm Hintern machen. Halbautomatischer Anrufbeantworter. Dann 0331 für Potsdam, 731 39 32. So, Freundin. Ja, hallo. Hallo. Ich weiß, was FF heißt. Was denn? Fremdficken. Sag mal, du bist ja 13, oder? Da hält man ja sowas noch für total aufregend, wenn man sowas mal ganz laut sagt. Da kriegt Mutti aber ganz rote Ohren. Wo hat denn der Junge denn her? Na, vom Schulhof, Mutti. Was bedeutet denn Ficken? Ja, Mutti, weiß ich auch nicht, sagen die großen Jungs aber immer. Echt? Ja. Und warum sagst du das? Naja, weil die mir sonst meinen Turnbeutel wegnehmen, wenn ich das nicht auch sage. Die kommen dann an und sagen, jetzt sag mal ganz laut Ficken. Und dann sage ich ja ganz laut Ficken, weil, warum denn? Na, weil die mir sonst meinen Turnbeutel wegnehmen. Mann. Kannst du mal hier bei Arte anrufen, da, wo Bertes Brot immer ist, wo sie Zeichentrickfilme zeigen und dafür Aufregung sorgen. Hallo? Ja. Wer bist denn du? Weiß nicht. Willst du jetzt Oberficken sagen oder was? Nee, könnte ich dir auch. Mann, wäre ich hier aber auch verrückt, ey. Woher kommt das eigentlich? Aus dem Lateinischen? Ficare? Was bedeutet ein Ficare? Nee, das ist ein Taschenmacher. Der Ficker, der Ficksack, der macht Taschen. Nee, das kommt aus dem Lateinischen. Gibt's ein großes Gedicht von Brecht drüber. Das mag sein, aber das ist der Taschenmacher. Mal kicken, jetzt müssen wir mal Ficare. Ich glaube, nee, das war das Schwert schärfen. Wolltest du nur wissen, was FF heißt? Ja. Okay, das ist sehr fein aus dem FF. Wenn du deine Oma fragen würdest beim Wecker, gutes Gebäck war mit FF bezeichnet. Gute Wurst war mit FF bezeichnet. Ach, so extra fein quasi. So extra fein, sehr gut. So wie XXL, extra large. Und das Fortissimo wäre sehr laut. Aha. Und aber FF heißt sehr fein. Aber warum heißt es dann aus dem FF? Weißt du, das ist die der Mensch jeden Tag dann will. Die was? Ach so, weil das jeder, weil jeder feines Gebäck haben will? So ist es. Das gewohnte will er haben. Ich meine, das mit dem sehr fein, das beeindruckt mich echt. Aber ja, der Übergang zum etwas aus dem FF wissen oder können, will mir noch nicht so rechte Lungen erscheinen. Na, man kann es ja in dem Moment. Gutes Brot backen, selbst voraus, das zu können. Meinst du? Ja, weiß ich. Aber woher hast du denn jetzt dein Wissen? Brockhaus 1830. Ach echt? Dann liest du mal jetzt richtig mal den Artikel davor, der bei FF steht. Den habe ich dir gerade vorgelesen. Lies mal nochmal vor, genau. Abkürzung für erstens sehr fein, aus dem FF sehr gut, vorzüglich. Zweitens. Aus dem FF heißt sehr gut, vorzüglich. Ja, und zweitens das folgende FF, fortissimo, sehr laut. Ach so, ob das jetzt vielleicht bei Grimms deutsches Wörterbuch drin steht, FF? Hundertprozentig. Wenn sie es aufgenommen haben, habe ich leider nicht die Bücher. Hätte ich ja. Dann kick ich mal, aber gibt's auch im Internet. Ja, ja, und darunter steht nämlich auch gleich Ficke und Ficken. Aha, ja, warte mal, jetzt kicken wir mal gleich mal nach. So, was dabei? Schwupp, schwupp, schwupp, schwupp. Wo ist es denn hier? Online-Wörterbuch aufschlagen. Genau, machen wir jetzt mal. Und jetzt heben wir mal ein. Wo ist denn hier FF? Wo ist denn hier suchen? Genau, hier ist suchen. FF. FF, bumm. Mal sehen, was da passiert. Ah, nee, hier FF. Stichwort FF. Schwupp. Kommt nischt. Naja. Nee. Scheiße. Das sind 30 Bände. 33 Bände, Grimms deutsches Wörterbuch. Ja, ja, klar. Ah, sieben wurden vor 6 Jahren fertiggestellt. Ja, echt? Ja, klar, da wurde 200 Jahre dran geschrieben. Oh. Und wie gesagt, unter Frikare, Frikare heißt es eigentlich. Ficken. Frikare, ein Wort, dessen Althochdeutsch und Mittelhochdeutsch keine Spur erscheint. Sie taucht erst in der Mundart eines Stücks von Karl Meinet auf. Aha. Also wie Hai war... mit sieben Helme, gein Quicken in den Meme. Melme. Naja, wissen wir jetzt nicht, was das... Naja, also gut. Hier. Okay. Okay, ja. Sind wir, ja, FF, danke ich dir erstmal dafür. Alles klar. Schön. Super. Ja. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. So, hallo? Ich muss kacken. Hallo? Ja? Ja. Der Forstwissenschaftler vorhin hat recht gehabt. Hallo, ja? Ja? Ja. Ich bin dran. Ja, du bist dran. Ja? Du bist dran? Hallo, dran. Ja. Hallo, weg. Nee. Ich war schneller. Ja, glaube ich auch. Fies, oder? Ja. Wie heißt denn du? Was heißt, ich denke, ich weiß, dass die Bedeutung FF auch was Sexuelles zu tun hat. Wie heißt denn du? Christoph. Christoph. Mit FF hinten? Nee, mit PH. Klar, mit Doppel-F. Mit Doppel-F? Nee. Ja, sicherlich. Man hat eine sexuelle Konnotation? Ja. Was denn? Ich weiß nicht, ob man das jetzt sagen kann. Das hat was, na doch, eigentlich schon. Heißt eigentlich übersetzt Forstficken. Echt? Ja. Aber das meint aber jetzt nicht aus dem FF irgendwas können oder wissen. Nee, also ich kenne kenn die Bezeichnung daher. Ja. Hm. Aus den FF. Mann, wo lernt man denn sowas? Was hast denn du studiert? Ich habe nicht studiert. Sondern? Ich habe nur eine ganz normale Lehre gemacht. Echt? Und da lernt man sowas? Was für eine Lehre? Nee, da lernt man sowas nicht. Ach nicht? Nee. Auch nicht auf dem Lehrschulhof? Nee. Da kommen doch immer die ganzen Schweinereien her. Da lernt man die doch kennen. Da wird man doch aufgeklärt. Nee? Eigentlich nicht. Sondern eher so aus dem Privatleben, will ich jetzt aber nicht weiter nachfragen. Nee, eigentlich auch nicht aus dem Privatleben. Eher an den unscheinbaren Plätzen. Aus was? Ja, an den unscheinbaren Plätzen. Was heißt denn unscheinbaren Plätzen? Ja, wo man am Märchenbrunnen oder wie? Nee. Ach, ja. Nee, sowas nicht. Ich meine eher an so, ich weiß nicht, wie in der Bücherei oder so. Da unterhalten. In der Bücherei. Ja, ja, in der Bücherei. Nein. Ja, in der Bücherei. Da habe ich die schlimmsten Schimpfworte kennengelernt. Nee, ist doch aber so. Da wurde ich ausgestattet mit meinem Genitalvokabular. Wo kann man denn die besten Krankheiten raussuchen und Beschimpfungen? Ach so, das machst du. Du gehst immer in die Bibliothek und suchst dir eine kräftige Beschimpfung raus? Nee, die kann ich mir selber ausdenken. Ach so, aber ich denke, du machst das in der Bibliothek. Nein, da kann man aber sowas erfahren. Und überall an solchen Orten, wo man es gar nicht erwartet. Wann warst du denn das letzte Mal in der Bibliothek? Oh, bestimmt schon ein halbes Jahr, ja. Und warum kümmerst du dich nicht um so schöne Worte wie Backpfeife oder Schärflein? Weil mich die nicht... Oder Rohrspatz? Warte mal, ist da nicht so ein blödes Buch rausgekommen? Oder Remi Demi? Das weiß ja überhaupt ja keiner, was Remi Demi ist. Das sind nämlich die Wörter, die aussterben aus dem Deutschen. Ob die, ja! Und da ob die Grimm-Gänger, Grimm-Gang das weißt? Die Brüder? Grimm, Remi Demi? Soll ich mal kicken? Ja, mach mal. Remi Demi. Oh, Mensch, haben die nicht. Das ist zu neu wahrscheinlich, oder? Remi Demi ist ein bisschen zu alt. Nee, na den hätten sie halt. Ich weiß ja nicht, wo du nachguckst. Na, Grimms deutsches Wörterbuch. Da steht alles drin. Also? Wenn ich da Rohrspatz einnehme, dann taucht das auf, oder? Rohrspatz. Genau. Name dreier Vögel. Na, was siehst du? Der Beutelmeise, Parus pendulinus, des Baumsperlings oder Bergspatzes, Fringilla montana und des Rohrsperlings, Emberiza Schöniklus. Alles beim Chinesen zu kaufen. Zum Essen, meinst du? Naja, warum nicht? Naja, kann schon sein. Sie warum? Schimpfte wie ein Rohrsperling, wenn man sie wollte necken. Schön. Oh, nicht schlecht, oder? Vielleicht finden wir noch was Schönes? Nee. Ich kenne so eine Gedichte nicht. Nee, oh nee. Ich bin in so einer Sache nicht begabt. Nee, aber FF, mein lieber Freund. Ja, was denn, wenn man Ja. Konzentrier dich mal lieber ein bisschen auf die Zaunkönige und Rohrspatzen. Muss nicht sein, ist gar nicht Saison dafür. Sind auch Vögeln. Ja, aber... ja, wieder ein schäbiges Wortspiel. Naja, aber sowas, naja, das ist zu einfach. Was ist zu einfach? Rohrspatz? Ja, diese Wortspiele jetzt. Nee, die sind ja nicht zu einfach. Naja, das ist du hättest ja die Mittel gekriegt, wenn ich dir das nicht extra gesagt hätte. Meinst du? Ja. Naja, dann bin ich nochmal dankbar darüber. Ja. Also sonst wüsste ich auch nichts damit anzufangen. Genau, meine ich doch. Nur dank deiner Aufklärung konnte ich jetzt überhaupt diesen Konter geben. Genau. Ich bin deiner Begabung schon bewusst. Genau. My body is over the ocean. My body is over the sea. My body is over the ocean. Oh, bring back my body to me. Oh, bring back, oh, bring back, oh, bring back my body to me. Oh, bring back, oh, bring back, oh, bring back my body to me. My body is over the ocean. My body, ba, ba, ba, ba, ba. My body, ha, ha, ha. Oh, bring back my body to me. Oh, bring back my body to me. Super, ich danke dir für deinen Anruf. Na klar. Singing in the rain, what a happy thing to be singing in the rain, with a happy refrain. Oh, just singing in the rain. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Genau, so. Mal sehen, wer mir jetzt wo weiterhelfen kann, beziehungsweise weiterhelfen will. Hallo? Hallöchen. Oh, sagt mal, was ist denn das hier? Das sind die, die jetzt schon Karten gewinnen wollen. War zu früh. Hallo? Hallo? Ja. Hallo? Ja, hallo. Hallöle. So, was machen wir jetzt hier? Keine Ahnung, chillen. Ach so, was? Naja, wissen nicht. Chillen, aber nicht mit mir. Das ist hier eine Hochleistungssendung. Ach so, gut, dann Hochleistung. Genau, if the Müllmensch leerst the Tonne, I could cry for lauter Blues. Auf jeden Fall. Genau. So. Mensch. Ja, das geht jetzt hier um schwierige Worte, da kannst du doch aber nichts beitragen, sei doch mal ehrlich. Doch, ey, klar. Wieso denn? Du bist doch 16-jährig. Woher wissen das? Naja, weil ich das weiß. Aber bald bist du. Doch, ich kenne voll tolle Worte. Was denn? Naja, irrelevant. Irrelevant. Naja, das ist aber bloß ein blöder Lateinisch. Aber jetzt sowas, sagen wir mal, wie Quartalsäufer oder aus dem Stegreif. Ja, pass auf. Was denn? Na, Trimmer. Also, Trimmer ist auf jeden Fall ein krasses Wort. Was ist ein krasses Wort? Na, Trimmer. Trimmer? Ja, Was heißt denn Trimmer? Trimmer. Was denn? Na, wiss nicht. Einfach so, chillen halt. Chill mal. Das ist ein scheiße Wort. Ey, hast du morgen auch frei? Nee. Ach Mensch. Na ja, siehst du, ich muss arbeiten. Ich nicht. Gott sei Dank bin ich Atheist. Das ist so ein toller Spruch, oder? Ja, das ist richtig, ja. Nee, nicht richtig, sondern ein toller Spruch. Das ist das Entscheidende. Und richtig, ja. Ah. Ey. Was denn? Ja, wissen nicht. Wir müssen jetzt siehst du ja wohl gleich los. Ich habe ja hier noch jede Menge abzuliefern. Den Zusammenschnitt von der letzten Woche, den halbautomatischen Anrufbeantworter. Lauter so Kram. Echt, Mann? Ja. Boah. Ist ja spitze, oder? Ich habe die nächsten 4 Tage frei. Ach man, das interessiert mich da aber nicht. Ich finde es cool. Ja, aber das will ich doch ja nicht wissen. Nicht? Nee, das will ich doch aber ja nicht wissen. Mensch. Mann, ja, so sieht es aus. Ich wollte ein bisschen mit dir schnacken wollen. Ja, kann ja aber sein, aber ich will ja praktisch ja nicht. Soll ich was Tolles auf Gitarre spielen? Ja, was hast du? Hast du eine Gitarre da? Ja, ja. Was kannst du Tolles? Kannst du Smoke on the Water? Nee. Dum, dum, dum, dum, dum, da, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Nee, kann nur kannst du echt nicht? Ich kann nur ins Grotti spielen. Ah, ne, dann lass es lieber sein. Nee, komm voll doch, zu. Nee, wir kommen jetzt ja praktisch gleich zur Verlosung. Ach so, na mal. Da muss ich mir jetzt eine Musik einfallen lassen. Musik? Eine schöne Musik? Eine schöne Musik? Darf ich Vorschlag machen? Nee. Ach, scheiße. Ja, was hättest du denn vorgeschlagen? Tiefenrausch. Ja, ich hab ja gleich nee gesagt. Siehst du, hätten wir uns sparen können. Ja, wissen nicht. Oder? Natürlich. Na, eigentlich nicht. Ja, ich hab doch vorher schon nee gesagt. Aber trotzdem, ich hab jetzt nur mal Interesse darüber gefragt. Aber selbst wenn ich vorher nicht nee gesagt hätte, hätte ich nachher nee gesagt. Ach. Ja. Nee. Mann, doch, tut mir leid, ist aber so. Schlimmer. Das Leben ist, ich chill hier nicht. Das Leben ist total hart. Man hat's nicht leicht. Ohne Oberlippenbart, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ist klar. Ja, ist klar, genau. So, Scheißerchen. Scheißerchen. Jetzt zieht er hier gleich die Verlosung los. Da machen wir vorher nochmal eine kurze Musik. Und dann, aber vor Punkt 0 Uhr, Gerald, vorher wird keiner angenommen. Schimmer. Ich schmeiße hier nochmal alle raus. Und dann hören wir uns mal den Zusammenschnitt der letzten Sendung von David an. So, zu dir sage ich schon mal Tschüssi. Oh, nö. Tschüssikowski. Tschüssikowski. Na, dann sag ich Tschüssi. Tschüss. Dann sag ich Tschüss mit Ö. Auf jeden Fall. Tschüss. Ciao mit Au, wa? Tschüss. So, jetzt schöne Musik, der Zusammenschnitt von David. Und in der Zwischenzeit läuft hier die Verlosung. Ich hoffe, ihr kennt eure Stichworte noch. Ansonsten überlegt euch mal, wo jetzt, was wohl ein Schärflein sein könnte. Oder warum ein Lebkuchen Leb und nicht Totkuchen heißt. Oder was euch mal so viel fallen ist. Oder so. You're cheating hard. I don't know that. Your cheating heart may tell on you. I don't know more than that. I heard it, sorry. Dum dima kua ba. Glato na wen. Apaya lua op en. Aap nam pa nai. อาบน้ำผ้าวัดเอากระจกที่ไหนส่องเอี่ยมเอี่ยมมองมองนกคุณพองร้องอู้เฮาโอ้พงพังเอ้ยซ้ำเผาเขาหลอกเขาปูปลาตาบอดเขาหลอด มาเลี้ยงควายเฒ่าพอควายกินข้าวนกเอี้ยงหัวโตโอ้แมงมุมเอ้ยขยุ่มหลังคาแมวขโมยกินปลาหมากัดกระพุ้งก้น Bye. soziale Staat in die Zukunft. 36. Teil. Hallo, mein Name ist David. Ich bin 29 Jahre alt und habe es noch nicht sehr weit gebracht in meinem Leben. Das ist aber nicht so schlimm, denn immerhin kenne ich Kuttner. Ein feiner Mensch, sage ich euch. Das zeigt sich immer wieder. Neulich erst, als er mich davon überzeugt hat, besser meinen Job bei Karstadt an der Kasse zu schmeißen, um mit ihm gemeinsam einer glücklichen Hartz-IV-Zukunft entgegenzublicken. Was allerdings stilecht von obligatorischen Verhaltensstandards begleitet sein will. Also verabredeten wir uns spontan mit Bernd Göke in einer Kneipe namens Pipapo in Schöneberg, tranken Bier und aßen Oliven, als Jürgen auf einmal anfing zu lispeln, was vermutlich am zugesetzten Eisen-2-Gluconat der Ölbaumfrüchte lag. Und nachdem wir zwischendurch noch so einiges im Café Wirtschaftswunder erleben durften, besannen wir uns auf unsere besondere soziale Lage zurück und beschlossen, auf dem Mittelstreifen der Göbenstraße Oranienburger Bier vom Pennymarkt zu trinken, wobei Jürgen zwar plötzlich nicht mehr lispelte, dafür aber auf einmal nur noch wirres Zeugs redete, was uns sofort zu Spekulationen über Ursachen, Therapiemöglichkeiten und sogar Zweckhaftigkeit veranlasste. Dass er jetzt irgendwie ganz dringend Luftballons braucht, kann ich mir nicht vorstellen. Und weißt du, wie man grüne Klöße macht? Oder eben gerade diese Kosenamen. Vielleicht waren es ja in Wirklichkeit Codenamen. Ist alles scheiße, wie das hier läuft in Deutschland. Codenamen? Und ja. Ich finde, das fehlt ja auch in Deutschland. Bei den Leuten, die dort arbeiten haben, dass sie ein bisschen intensiver rangehen an die Sache und wirklich mal durchziehen und sich nicht zurücklehnen und sagen, ah, nee, kann ich nicht, mir tut gerade die Bandscheibe weh, ich hab ein Schleudertrauma. Nee, ich bleib mal 3 Tage zu Hause. Verstehst du, da bist du verrückt. Also ich könnte da immer kotzen, gerade als Freelancer. Das muss irgendwie kodiert sein, was da mit der Rente, wenn du erst mal 65 bist. Aber mit welchem Code? Verstehst du, ich kann alles auf die Seite legen, weil ich das natürlich jetzt hier auch immer wieder investieren muss. Und gerade jetzt muss man schnell noch alles einkaufen, weil die Mehrwertsteuer steigt. Ich werde verrückt. Gigant ist ja interessant. Anscheinend hat er wenigstens Einsicht in seinen Zustand auch. Ja. Ja, na und? Fragt sich nur, wie weit die geht. Ja, also. Ah, der Onkel quatscht wieder Scheiße hier. Wenn das Ganze irgendwie kodiert ist, wie kriegen wir den Code raus? Tja. Ich habe extra meinen schwarzen Stift hier heute dabei. Seinen schwarzen Stift hat er dabei. Schwarz steht ja immer für das Böse zum Beispiel. Ja, und vielleicht ist mit Stift ja gar kein Filzi oder sowas, sondern das Johannesstift oder sowas gemeint. Du meinst so eine karikative Anstalt, so eine Psychoklinik oder was? Eine karitative. Hat er gesagt. Hast du nicht. Meint er also, dass er eine Vorausahnung hat, in so ein Psychodings da zu müssen? Oh Gott. Das sind vielleicht deine Gedanken, ja. Das ist schrecklich, wenn du Gedanken kriegst, oder? So, Blödsinn eigentlich. Wieso denn? Überleg doch mal, entweder ist er krank oder der Ärzte ist kodiert, aber B ist doch wohl unwahrscheinlich, oder? Ja, da hast du natürlich recht. Hast du ja darüber oder keine Gedanken gemacht? Dann ist das alles kompliziert. Wisst ihr was, ich hab eine Idee. Welche denn? Wir verschwinden ja am besten erstmal, da kommen wir auf andere Gedanken. Ach so, aber wohin denn? Ja. Was kommt raus, wenn man sich keine Gedanken macht? Ich schlage vor, wir gehen zum Hartz IV. Was, zum Hartz IV? Da willst du doch die Kneipe, die wir aufmachen. Ja, meinetwegen. Ach so, stimmt ja. Hier können wir auf dem Weg austrinken. Inwiefern? Ja genau, wie weit ist denn das? Nein, Charlottenburg ist nicht so weit. Okay. Ach so, bist du arbeitslos? Soll dieses Hartz IV eigentlich eine Arbeitslosenkneipe werden? Na, jetzt nicht ausschließlich, aber... Ja, stimmt, hätte ja auch nach dem Schlagersänger Hans Hartz benannt worden sein können. Ah, ich sag ja sowieso, mein Name sind was für Grabsteine. Ja. Hast du dir denn schon mal Gedanken gemacht, was vielleicht auf deinem Grabstein stehen sollte? Na, mein Name natürlich. Aber kann es sein, dass Jürgen wieder zu sich kommt? Ja, grüß ihn mal schön von mir. Weiß nicht. Bist du jetzt eigentlich schön gedeutscht? Sag mal, könnte man Jürgen nicht eigentlich zum Beispiel als Unterhaltungsattraktion in der Kneipe engagieren? Ich arbeite zwar, aber ich bin arbeitslos. Könnte man sich ja mal überlegen. Ich meine, hey, vielleicht ist es das ja auch. Vielleicht bekommt ihm einfach die Arbeitslosigkeit nicht. Der asoziale Start in die Zukunft. Nächste Woche, nächster Teil. Peter Jacobi war das mit dem Müllmensch-Blues. Die Karten sind weg. Wir telefonieren jetzt zweckfrei miteinander. Oh, yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Den hören wir gleich nochmal, Peter Jacobi. Wir kommen aus dem Isartal, die roten Schlangen wir alle mal. So, und dann hören wir aber auch noch prima China-Rock. Hallo! Wie geht's dir? Ja, 1A. Ja, ich hätte mit den Karten eh nichts anfangen können. Ja, Glück gehabt. Ja, ich bin Straftäter. Du bist Straftäter? Ja. Ach Mensch, ihr Straftäter. Ja, weiß ich. Was hast du denn schon wieder für Scheiße gemacht? Wie lange hast denn du? Rufst du jetzt auch wieder aus Tegel an? Nee, Plötzensee. Plötzensee? Ja, 2,5 Jahre habe ich noch. Noch? Und glaubst du, wie viel hast du denn schon hinter dir? Ach, ein halbes Jahr erst. Jetzt sag nicht, dass du unschuldig bist. Wie ist denn so im Knast? Ist aber auch mal interessant, oder? Ist nicht so dolle, wenn man eine Punika klaut. Eine Punika? Eine Punika-Flasche. Und dafür kriegt man 3 Jahre? Nein, aber das war doch in der Bewährungszeit. Ach so, und außerdem hast du mit derselben im alten Opa über die Birne gehauen, oder wie? Naja, fast nicht. Ich habe einen Molotow-Cocktail geworfen. Wo denn? Naja, auf so einer Antifa-Demo. Und was war vorher? Warum hattest du Bewährung? Naja, deswegen. Wegen Antifa-Demo und Molotow-Cocktail? So sieht's aus. Na Mann, das ist aber auch scheiße, Molotow-Cocktail. Hast du ihn getroffen oder was? Nee, leider nicht. Na leider nicht, sag mal, spinnst du, das tut doch scheiße weh. Ja, mag sein. Naja, sag mal, wenn die Bullen erstmal anfangen mit Molotow-Cocktail zu werfen, dann jammerst du aber rum und sagst, ich bin Antifa. Na, wollen wir doch nicht hoffen, dass... Das ist nicht schön. Hingehen und die mit Eloquenz in die Knie zwingen. Ja, so sieht's aus. Indem man sagt, schimpfen Sie hier nicht wie ein Rohrspatz. Wissen Sie eigentlich überhaupt, was wie ein Rohrspatz ist? Und dann ist er schon total abgelegt. Und dann kann man Antifa sein. Aber doch nicht mit Molotow-Cocktails. Maulaffe. Na, aber stell dir mal vor, du triffst ihn ins Auge. Du triffst ihn ins Auge. Würdest du das wollen? Nein, auf den Kopf wollte ich eigentlich. Naja, aber dann brennen dem die Haare und die Ohren ab und die Augen und so. Dann ist er blind. Willst du das? Nee, die hatten ja alle Glatzen. Ja, trotzdem, das nützt doch auch nichts. Ja, weiß ich doch. Mann, wenn die sowas machen, dann ist es nicht okay. Aber als Antifa darfst du doch sowas nicht machen. Ja, nu. Mann, aber ein bisschen überlegen wird man doch wohl verlangen dürfen. Ja, habe ich ja jetzt Zeit. Und dann hast du noch, was war denn jetzt mit der Punika? Oh, mit der Punika ist eine lange Geschichte. Wieso, ach, und da wegen dem Molotow-Cocktail hast du 3 Jahre gekriegt? Ja. Und dann in der Bewährungszeit Punika geklaut. Ja, und das heißt. Und dann bist du eingefahren. So sieht's aus. Mein lieber Freund, recht geschieht dir. Naja, außerdem, du kannst ja sowieso nicht zielen, nachher hättest du mich getroffen. Ja, das wollte ich natürlich nicht. Naja, nur weil ich irgendwie mal kicken will. Ja. Kann auch sein. Kann auch sein. Ja, siehst du, also mach dir doch mal ein bisschen Gedanken, da hast du jetzt Zeit. Okay, hab ich. Liest du denn wenigstens ordentlich mal was Vernünftiges? Oder kickst du da immer bloß Kabel 1, Akte X oder was? Nee, Fernseher ist hier nicht. Ah, richtig. Du gibst dann Bücher. Bücher gibt's, ja. Wir hören doch lieber Kuttner. Ah, naja, aber ich sende jetzt nicht rund über die Uhr. Na, 3/4 Stunde ist vorbei, da könnt ihr schön zu einem Buch greifen. Ja, wir haben hier jemanden Hoffmann, der macht Bücher selber. Wie, der macht Bücher selber? Der schreibt selber Bücher. Ist der da? Hoffmann? Nee, der ist woanders. Wo ist denn der? Na, der schläft schon. Ach so, was hat denn der gemacht? Oh, der, man munkelt ja Vergewaltigung von landwirtschaftlichen Nutztieren, aber ich glaube daran nicht. Ach so, na, da hat doch keiner großen Schaden von, oder? Nee, eben nicht, außer Tiere. Oder ich meine, na ja, gut, aber wenn du siehst, irgendwie, was jetzt in unserer Leberwurst ist, wie sie da die alten armen Kälber tot machen. So sieht's aus. Denn der hat die Tiere da wesentlich lieb gehabt, offensichtlich. Ja. Der hat die doch nicht umgebracht. Echt, nee. Sowas geht in den Knast. So und die Arschlöcher, die Schweine, Kälber, Hühnchen, Kükenfolterer, die sind draußen und Millionär. Ja, noch draußen. Schweinerei, sowas. Genau. Ja. Ah. Ach, da wird einem die Zeit lang, wa, wenn man da 2,5 Jahre hat. Ja, wie man es nimmt. Was machst du denn zu Weihnachten? Was heißt denn, wie man es nimmt? Naja, die Zeit geht relativ schnell vorbei. Echt? Ja, ja. Ist echt ein Erlebnisknast oder was im Plötzensee? Kann man, habt ihr da lustige Animateure, die immer schöne Spiele mit euch machen? Nee. Wie viele Liegestütze kannst denn du? Die Knackis können doch mal so viele Liegestütze, die haben doch mal so totale Muckis. Ja, ich aber nicht, ich bin klein und dünn. Echt? Ja, 10 schaffe ich vielleicht. Ja, dann bleib klein und dünn. Ist ja. Ganz gut, dann kannst du nicht so weit werfen. So sieht's aus. Genau. Aber zu Weihnachten habe ich schon einen Plan. Warten. Sitzen und aus dem Fenster gucken. Echt? Ja. Vielleicht machst du da jetzt schon, dann muss dann die Weihnachten zu werden. Ja, aber Weihnachten, da ist die Atmosphäre anders. Ach so. Ja. Da willst du, sind die Knastfenster immer so hoch, dass man sich praktisch auf den Stuhl stellen muss? Nee, die sind hier ganz gut im Haus 1. Ja, richtig, so richtig normale Fenster quasi, nur dass man sich so machen kann? Ja, nur vergittert eben. Ach so, und wo kickst, was siehst du, wenn du da aus dem Fenster kickst? Haus 4. Hey, na, das wird ja ein schönes Weihnachten bei dir, oder? Ach, da setze ich mich ans Fenster und kick auf Haus 4. Haben die da auch so Schwibbögen im Fenster im Haus 4? Nee, da sitzen nur Ali und Murat und so am Fenster. Kriegst du eigentlich noch, so eine Tanne auf die Zelle? Nee. Aber wenigstens ein Adventskranz oder was? Nein. Haben heute die Wärter Marzipan-Dinger in eure Schuhchen gesteckt? Nee, aber wir haben Weihnachtsmann bekommen. Ach echt? Ja. Siehst du, Icke nicht, vielleicht sollte ich mal in den Knast gehen. Ja, aber ist schön hier, ja. Ach, da hast du echt nur 2,5 Jahre? Ja. Aber wenn du artig bist, kommst du noch früher raus. Dann kommst du noch spätestens nach 2 Jahren, nach der Hälfte raus, war? Nach 1,5 Jahren. Nach der Hälfte, ja. Ja, bist du artig? Na, so artig wie ich bin, ist hier keiner. Echt? Ja, ja. Das heißt, du hast gute Chancen, in einem Jahr raus zu sein. Ich habe sehr gute Chancen. Das heißt, nächste Weihnachten könntest du praktisch schon bei Mutti unter der Blautanne sitzen. Ja, ungefähr so. Wie alt bist du? Jetzt 19. Mann, ey, mit 19 schon im Knast? Mit 19, ja. Wie soll denn das weitergehen? Ja, Tegel. Was heißt Tegel? Also, Naja, wenn ich nochmal herkomme, dann komme ich nach Tegel, ist doch klar. Und das hast du auch schon eingeplant, oder wie? Naja, natürlich. Nein, du sag doch mal. Ich meine, Hartz IV, da springt nicht so viel raus. Weißt du, wie ich meine? Man muss schon so ein bisschen... Ja, aber in Tegel springt auch nicht so viel raus. Ja doch, da kriege ich eine Ausbildung bestimmt. In Tegel? Ja, ja. Ja, ob im Knast oder zur Bundeswehr, dann kannst du zur Bundeswehr gehen. Ja, kannst du ohne Ausbildung machen. Aber wobei, dann nehmen die jetzt vielleicht keine Knackis, oder? Nee, Zinaleske haben die auch nicht genommen. Wen haben die nicht genommen? Zinaleske. Wen? Zinaleske. Wer ist denn Zinaleske? Kenn ich den? Schauspieler. Kenn ich nicht. Der war auch mal hier. Echt? Ja, Gordon Zinaleske. Kenn ich immer noch nicht. Ja, macht nichts. Wo vielleicht spielt denn der? Gute Zeiten, schlechte Zeiten oder irgendwas? Nein, irgendein Scheiß, was? Marienhof. Sag mal, sehe ich aus wie ein Marienhof, wie jemand, der immer Nägel kauend vorm Fernseher sitzt in Marien und die nächste Folge Marienhof kaum erwarten kann? Nee. Naja, siehst du. Hey, gut, na, ich muss auflegen, Beamter kommt. Tschüss. Mann. Das Leben ist aber auch schon hart, oder? Beamter kommt. Eieiei. Jetzt hören die Beamten auch Fritz, damit sie mal wissen, was denn bei ihnen im Knast los ist. Mann, jetzt Beamte seid doch mal nicht so. Ich rede den Leuten zu wissen, den Jungs. Das dürft ihr doch mal wohl mitkriegen. Das ist doch jetzt hier keine Sendung, die zu Hass und Gewalt aufstachelt. Hallo? Hallo? Ja, ich nehme hier so einen Polizisten in Schutz. Oder? Hallo, bist du hoch aus dem Knast oder was? Was, wer ich denn? Ja, warum denn nicht? Du hörst dich auch ein bisschen so an. Nee, ach, mein lieber Freund. Na, dann pass mal schön auf, dass du da nicht bald einfährst. Ach, ich bin doch wenn nicht es so weitergeht. Ja, das klingt so. Das sagst du so. Ja, klar, sag ich das so mal. Ja, und dann? Haha, schwupp, mal hier was mitgehen lassen. Haha, hier, da mal jemand niederschlagen. Das war doch gar nicht nötig. Schwupp, nein. Schwupp, natürlich. Kriminalität ist scheiße. Sagst du, sag ich doch. Und warum? Weil die Volkspolizei nämlich unser Freund ist. Doch, hör am Fahrdammwald raus der Verkehr. Trau mich nicht rüber, nicht hin und nicht her. Der Volkspolizist, der ist gut mit uns, Mann. Ist jetzt für die Beamten in Plötzensee. Ist unser Freund und der ganze Knast singt mit. Ach scheiße, wäre jetzt ein Zutat, wenn noch mal ein paar Knackis anrufen würden und die schön alle mit totalem Chor mitsingen. Der Volkspolizist, der ist gut mit uns, meint er. Haha, der ist unser Freund. So, wie war denn dein Name eigentlich, Freundchen? Was? Naja, ich hab mir so einen komischen Spitznamen zugelegt. Oh nein, hör auf, verschon mich mit deinem Spitznamen. Nee, ach, sag lieber, dass du Marzel heißt und dann spreche ich dich als Marzel an. Nein, ich oder Kevin. Marzel, ich heiße Johannes, ganz einfach. Johannes? Ja. Naja, siehst du, Jeter, wie wäre denn dein Spitzname gewesen? Nee, na, jetzt sag ich den nicht mehr. Naja, du sag doch mal, wie der gewesen wäre. Martin? Das wäre der Spitzname gewesen. Ja. Ja, hält sie ohne Grenzen, wa? Ja, naja, du, ich kann mir das aussuchen. Also ich habe zwei Vornamen und insofern kann ich mir das immer aussuchen, so welchen ich will, weißt du. Echt? So, und die meisten kennen mich auch bloß so unter Johannes, aber in meinem Ausweis stehen da halt beide drin, so. Ah. Das könnte ich einfach mal sagen, so, ey Leute, passt mal auf, hier steht mein zweiter Vorname und ab heute nennt er mich Martin. Und dann müssen die dich bei Strafe des Untergangs Martin nennen. Dann müssen sie mich Martin nennen, genau. Nicht schlecht, Herr Specht. Das ist cool. Ich finde das echt geil, dass meine Eltern sich das so ausgedacht haben. Ja. Die sind schon, die haben's faustdick hinter den Ohren, deine Eltern. Aber richtig. Faustdick. Mann. Und die Autos da. Och Mensch, das macht doch mal diese DDR-Musik aus, jetzt. Warum denn? Ja Mensch, weil ich das schon so oft gehört habe. Ditte doch aber noch nicht. Na doch, klar. Er ist unser Freund. Nein. Wieso denn? War dein Vati Volkspolizist? Und hat ja, da musstest du das immer sehen. Nee, aber mein Großvater war Abschnittsbevollmächtigter. Echt? Ja, also ABV. Und luft er immer noch so mit stolzer, schwellter Brust nee, durch die Straße? Nee, mit stolzer, schwellter Brust, weil der ist am Schlaganfall gestorben. Ach Gott. Ja. Ach, das sind alle Dramen überall, wa? Ja. Ah, so, was machen wir denn jetzt? Hast du jetzt hier denn was beizutragen? Was nur FF wirklich bedeutet? Oder was ein Schärflein ist? Na, oder Remi Demi, was denn jetzt zu Remi Demi? Jetzt will ich wissen, woher Remi Demi kommt. Ja, wenn ich Remi Demi mache, dann... Ja, das will ich ja nicht wissen, das kann ich mir vorstellen. Oh. Da warst deine Mutti ein Liedchen von zu singen. Oder? Buchstäblich, ja. Ja, aber das wäre ja ganz schön, wenn mal jemand da wäre, der jetzt weiß, was Remi Demi bedeutet. Na, ich wollte ein paar Sachen nachschlagen, so weißt du, aber ich habe ja ein Problem. Ich habe meinen Duden in der Schule im Schließfach liegen. Ja, aber es hilft dem Duden, hilft der Uni weiter. Ja, na doch, klar, ey. Nee. Da stehen übelst coole Sachen drin. Ja, da stehen übelst coole Sachen drin. Ja, echt. Ja, genau. Absolut. Jetzt kicke ich einfach mal bei Google nach Remi Demi. Remi Demi, ein Kinderland-Indoor-Spielplatz in Bannewitz. Mann, Remi Demi Kinderland in Dresden. Ei. Udos Wörterbuch. Ach, guck mal an. Wo ist denn hier nur Remi Demi? Ne, nur such da mal. Schwupp. Ein Trubel Unruhe. Ne, das kann ich mir auch denken. Ach, Udos Wörterbuch taucht aber auch in Dreck eher. Ah, so. Freundchen. Was? Na, jetzt kommen wir hier nicht weiter. Ach klar. Nee. Sag mal was und ich erzähl dir was. Quartalsäufer. Stegreif. Was für ein Ding? Hunsfott. Schwurf. Jetzt wollen wir mal schön schwurfen. Schwurfen? Was? Schwurf. Was, ja, siehst du. Na, siehst du? Ey, Kunde, erklär mal. Ich bin so ungebildet. Du musst mich jetzt bilden. Bild dir mal nichts ein. Das hab ich nicht gesagt. Na Mann, Schwurf ist so Tanzvergnügen, Vergnügen. Ach so. Party. Chillen. Nee, chillen nicht. Nee, chillen und nicht unbedingt. Abdancen. Wie würdest, also, wie würdest du abdancen ins heutige Jugendsprachliche übersetzen? Kann man nicht übersetzen. Also volle Pulle Sau wegtanzen. Wie würdest du das sagen? Du würdest ja nicht sagen, volle Pulle Sau wegtanzen. Tanzen? Tanzen? Echt? Ja, so schwach? Du, ich rede Hochdeutsch. Also zumindest. Seit wann denn bitte? Warum denn? Hochdeutsch. Hä? Mäh. So, wie jetzt setzt du hier weiter? Da siehst du mal, oh Mann, wie das ist, ich muss mal wirklich mal den nächsten nehmen. Vielleicht ist da ein Remi Demi Kenner dabei. Oh, mega, ist total traurig. Ja, tut mir leid, die Latte hängt hier hoch in dieser Sendung. Da kann man sich nicht einfach anrufen und uns hier schöne Gespräche machen. Du, da muss ich dir aber ganz ehrlich sagen, da habe ich keine Mr. Tambourine Man. Ach, auch toll, wa? Ein Trampolin wäre jetzt lustig. Tambourine Man. Ja, aber Trampolin. Tambourine Man. Das hört sich so ähnlich an. Tambourine Man. Ja, Tambourine ist ein Instrument. Hey, Mr. Tambourine Man. Kennst du auch nicht? Nee, kenn ich nicht. Bin ja, siehst du. Vielleicht zu jung für. Na, dann hör schön zu und dann bist du ein bisschen gebildet da. Oh. Oh. Hey, Mr. Tambourine Man. Mama, mama, mama, mama, mama. Mama, mama, mama, mama. Kennst du das? Pass auf, nee, gleich. Warte mal, ich muss mal ein bisschen vorspulen, schwupp. Gut. Ah ja, ist jetzt auch. Pass auf, mal sehen, oder? Singt die gleich? Mama, mama, mama, mama, mama. Mama, mama, mama, mama. Mann, mach doch mal. Mama, ach, nee, dann nicht. I feel you. Nee. Naja, nee. Na, hör mal lieber Mr. Tambourine Man, wa? Jo, so, Purzelchen. Ich mach mal jetzt einen Schnelldurchlauf, ob wir mal schnell Remi Demi klären können und dann jetzt nach Nachrichten quasi weiter, ja? Jo, bis Tschüssikowski, ja. Ciao, tschö mit Ö, ciao mit Au. Hallo, weißt du jetzt, was Remi Demi ist? Nee. Schnelldurchlauf. Na, dann ruf nachher nochmal an. Nee, dann ruf nachher nochmal an. Weißt du, was Remi Demi ist? Ich muss packen. Ja, Mensch, weißt du, was Remi Demi ist? Hallo? Hallo, weißt du jetzt, was Remi Demi ist? Ja, klar, Radau-Stimmung. Ja, aber wo kommt das her? Wir wollen nochmal Mr. Tambourine. Komm mal. Ja, kommt ja gleich. Hey. Machen wir ja gleich. So, weißt du, wo Remi Demi herkommt? Jo, Remi Demi ist Dudelidul, ist Tanz, Spaß, Ja, aber wo kommt das her? Wartet, Remi Demi, was das bedeutet, ist schon klar. Eben Remi Demi, aber wo kommt das her? Ist das aus Französischen Remi Martin oder was? Nee, dass man... Ja, aus dem Umgangssprachlichen ist schon klar, aber wo kommt das her? Das bezieht sich ja mal auf irgendwas. Wenn man so viel Spaß hat, dass man Sachen umrempelt und dämpelt. Ja? Text wie Wasser und nicht an die Möbel stoßen. Alter Schauspielerspruch. So, naja, genau, dann machen wir mal weiter. Wir können ja danach Nachrichten nochmal. Hallo? Ja, hallo. Weißt du, wo Remi Demi herkommt? Ja, Herkunft dunkel habe ich hier. Ja, Herkunft dunkel, ne, den dachte ich mir. Moment, semantisch am nächsten steht bayerisch Remi Suri und ähnlich. Ja? Und das heißt... Ausgelassenheit der Kinder bei Abwesenheit der Eltern. Ach so, echt? Wie heißt das auf Bayerisch? Ja, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber hier steht Remisuri. Remisuri? Und ähnlich, gibt es wohl in verschiedenen Varianten. Ah, gut. Na, dann danke ich dir jetzt erstmal für den Hinweis, weil ich wollte ja jemanden Schnelldurchlauf machen. Dass uns schnell andere noch zu Worte kommen. Vielen Dank. Ja. Wir können ja dann nachher nochmal miteinander telefonieren. Hallo? Hallo?

Gerald, was ist los mit dir? Ja, weil du das, sag mal, ist das jetzt hier Chemieprüfung oder was? Du stehst da, wie wenn du jetzt hier dein Bewerbungsgespräch auf dem Hartz-IV-Kommission hättest. Ich habe halt eine gewisse... Können wir glauben, dass ich praktisch keine geheimen Konten im Ausland habe? Ich brauch das Geld, ich bin noch nicht mehr so jung. Pass mal auf! Sie sind doch noch jung! Sie sehen überhaupt ein Dreck so aus, als ob Sie das Geld brauchen! Und wie finanzieren Sie sich denn da draußen Ihren Porsche und Ihre 8-Zimmer-Wohnung? Nee, das täuscht. Das sieht nur praktisch aus wie ein Pop. Kann ich ohne dafür. Fakt ist, ich sitze da stundenlang rum, dann stehe ich ab und zu mal auf und dann habe ich halt einen gewissen Bewegungsdrang. Dann musst du ja deine tatsächlich Füße noch. Oder was? Ja, natürlich. Hast du Krampfadern oder wie? Inzwischen schon. Was denn sonst? Trägst du Stützstrümpfe? Nee, noch nicht, aber ich kaufe mir zu Weihnachten 50 Paar. Kaufst dir? Ja, die Hälfte krieg ich von meiner Oma. Gerald, hast du keinen, der dir zu Weihnachten was schenkt? Nee, die Zeiten sind längst vorbei. Ich habe gebrochen mit sämtlichen Menschen, die da mal für in Frage wieder? Kamen. Was? Du hast heute wieder gebrochen? Ich habe heute wieder gebrochen, mit allem und aus allem heraus. Hat dir keiner eine Liebesgabel in deine Schuhschienen gesteckt? Na, überhaupt nicht. Aber hätten sie alle wissen, dass du Schuhgröße 48 hast und dass du da sowieso alles verschwindest. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wann Nikolaus ist. Ja, und wenn du heute Abend die Füße rausziehst, dann hast du Marzipan an Socken, oder? Ja, sicher, spinn deine Geschichten ruhig weiter. Stimmen ja doch alle nicht. Bist du so ein Typ, der seine Straßenschuhe vor der Wohnungstür platziert? Ja, doch, natürlich. Und am anderen Morgen ist immer was drin. Nein, jetzt mal ehrlich. Weil hat der Nachbarin gekotzt oder was? Nein. Sag mal, bist du jemand, der seine Schuhe Straßen... Es gibt doch so Leute, die stellen ihre Straßenschuhe mal draußen vor die Türe. Ja, wo stehen sie denn dann? Draußen? Ja, draußen, da vorne, im Hausflur praktisch. Im Hausflur? Kennst du das nicht? Ist wirklich so eine sächsische Angewohnheit. Ja, aber vielleicht Hausflur, kommt das, da ist es auch in die liebe Nordrhein-Westfalen auch so. Wo kommt... Der Hausflur ist du bei bist mir... Doch, bist du Ruhrgebiet oder was war das bei dir? Nein, ich bin Südhessen. Lüneburger, Südhessen? Ja, mit Elsass-Lothringen im Grunde. Vorher noch eine Generation. Aber dann über Südhessen... Kannst du Französisch? Nein. Kannst du Hessisch? Nein, ich versuch's echt nicht. Nein, ich will ja nur wissen, ob du kannst. Nein, ich kann's nicht. Du musst nicht. Es ja nicht können. Ich kenne nur Appleboy. Ja, das kenne ich auch. Ein Bamble, lass, nur machen wir wieder ein Bamble Appleboy trinken. Echt? Ja, genau. Aber viel, super Hessisch. Aber viel mehr kannst du auch nicht. Nee, und nicht mal das. Aber wie kannst du denn Hesse sein? Ich kann ja zum Beispiel Berlinern. Ich rede ganz einfach von meiner Herkunft, die letzten 500 Jahre, wo das alles so lang gegangen ist. Das kam halt von Südspanien raus, immer weiter hoch. Ich denke, das Südspanien, davon sieht man jetzt aber nicht so viele, oder? Nee. Wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind. Ja, man glaubt mir das auch nicht immer, wenn ich das erzähle. Südspanien, echt? Ja. Warten so Mallorca oder wie? Nee, da so Schmuggler, ganz unten im Süden, nach Marokko rüber. Alte Schmugglerfamilie. Sag mal, Gerald, du biegst ja aber deine Biografie auch so weit von zurecht, oder? Ja, irgendwie muss man sich ein bisschen Spaß noch erarbeiten. Ein bisschen interessant und wild klingt, oder? Ja, absolut. Mann, Gerald, aber das glaubt ja doch keiner. Ja, aber manchmal kann ich es mir so weit einbilden, dass ich zumindest sekundenweise überzeugt bin. Du kannst aber überhaupt ja kein Wort hessisch? Nee, Appleboy. Gude. Ja. Kannst du auch Gude sagen? So statt Tachchen oder Namen? Gude. Nee, also hessisch. Kannst du auch nicht? Komm ich nicht weit. Echt nicht. Wirklich nicht. Also nicht mal, wenn ich es wirklich ernsthaft versuchen würde, was mir jetzt auch nicht gerade irgendwie naheliegen würde. Ach, Gerald, echt. Ja, bitte. Hier am Apparat. Auf, komm, lass sein. Weißt du? Last Christmas hab ich mein Herz dir geschenkt. Save me from tears. I'll give it to someone. Special Fritz, der Last Christmas Advents Coverländer. Last Christmas, ganz ohne Wham und Aber. Jeden Tag in einer anderen Coverversion. Natürlich nur bis zum 24. Dezember. Und im Radio. Fritz vom RBB. So, jetzt ist nämlich 0.36 Uhr. Fritz, Info. Nachrichten. Korrigiere mich wie folgt, 37 mit Gerald Kötter-Heinrich. Der US-Geheimdienst CIA soll kurz vor dem Europabesuch von US-Außenministerin Rice Häftlinge aus Geheimgefängnissen in Osteuropa nach Nordafrika verlegt haben. Wie der amerikanische Nachrichtensender ABC unter Berufung auf CIA-Mitarbeiter berichtet, wurden 11 mutmaßliche Al-Qaida-Mitglieder aus 2 Gefängnissen in die nordafrikanische Wüste gebracht. Die Praktiken des CIA waren auch Thema zwischen Bundeskanzlerin Merkel und US-Außenministerin Rice in Berlin. Merkel betonte, das internationale und das deutsche Recht müssten eingehalten werden. Die Bundestagsfraktion Die Linke beantragte zu der CIA-Affäre eine Aktuelle Stunde im Bundestag. Patienten in ärmeren Ländern sollen künftig leichter mit billigeren Arzneimitteln versorgt werden können. Mitglieder der Welthandelsorganisation verständigten sich grundsätzlich auf entsprechende Änderungen im Patentrecht. Wann die Neuregelung in Kraft treten kann, ist allerdings noch unklar. Schalke 04 hat den Einzug ins Achtelfinale der Fußball Champions League verpasst. Die Schalke unterlagen beim AC Mailand mit 2:3 und spielen jetzt im UEFA Cup weiter. Die Basketballer von Alba Berlin haben auch das 5. Spiel in der Vorrunde um den ULEB Cup verloren. Die Albatrosse unterlagen beim lettischen Meister BK Ventspils mit 78:88 und haben damit so gut wie keine Chancen mehr, die Vorrunde zu überstehen. Und beim Eishockey haben die Eisbären Berlin in der DEL gegen die Krefeld Pinguine 7:3 gewonnen. Wetter. So, wir haben zurzeit Temperaturen zwischen 2 und minus 1 Grad. Tagsüber dann der, was haben wir überhaupt morgen? Mittwoch. Mittwoch soll es erstmal neblig sein und es bleibt vorwiegend stark bewölkt. Offensichtlich, stellenweise kann es auch Regen oder Schneeregen geben bei 3 bis 6 Grad. Verkehr. Der Verkehr auf Fritz, es ist in vielen Teilen Brandenburgs ziemlich neblig zur Zeit, also fahrt bitte vorsichtig, ansonsten gibt es keine aktuellen Behinderungen, gute Fahrt. So Gerald, bleib mal hier, ja, ich drück jetzt mehr ab. Ja, okay, warten. Und wenn im Radio 102,6, dann Fritz in Berlin. Blue. Verstehst du das hier? Ich hab ein Hessenliedchen für dich rausgesucht. Ach so. In deiner quasi Heimatsprache. Und ich soll achten, was ich davon tatsächlich verstehe. Kannst du da mal deine Trüller-Musik ausmachen? So ein Ärger auch. Tut mir leid, total vergesslich. Ärgerlich. Ich hab's nicht vernünftig. Das klingt ja wie offener Kanal. Ja, war total. Das ist ja ein Profi-Radio. Ja, dieses Bleib mal hier von dir hat mir eben dann irgendwie diesen Tastendruck verwehrt. Da dachte ich, nee, ohne Musikbett sag ich ja nichts mehr in diesem Sender. Sag mal, ohne Druck läuft bei dir aber auch ja nicht. Absolut nicht. Ist Hessensound. Ja, das hört man schon an der Trommel. Geht nie in der Kneipe, nein, doch wenn ich dabei bin, da hat sie das genau wie ich und da ist mir alles wascht. Alles verstanden. Yeah! Die Alte zieht sich an der Theke nuff, ich schlieh in den Pass und er gibt mich im Suff, sie kommt nicht runter und ist nicht hoch aufs Fass. Was? Ich glaub, die hole mich ab, haha, ich glaub, die hole mich ab, hoho, hihi, haha, das ganze Theater, ich bin mal satt, mir fällt ganz beschucken von all dem Damdam, das schnappt mir ja Kippen vom Starisch Alarm, ich glaub, die hole mich ab, haha. Boah, du hast einen bitteren Zug im Mund. Icke? Ja. Ne, wieso? Also das ist ein typisches Hessisches Lied. Ich glaub, die hole mich ab. Ja, was? Ja, ja. Da spielt sich ein Drama ab, im Grunde. Ja. Das hört sich ja nicht so an, aber es ist ein Drama. Alles zu spät, es kommt, weil er nur in die Kneipe geht. Oh! Ich glaub, die hole mich ab, haha. Ich glaub, die hole mich ab, haha. Wie hi, ho, ho. Das ganze Theater, ich bin's mal satt. Mehr Bett, ganz beschucke von all dem Tamtam. Da schnappt mir ja Hübel vom Starisch Alarm. Ich glaub, die hole mich ab, haha. Das komm ich als vom Ebbelwein harm. Da fängt schon mal an zu kretschen. Ja, natürlich, was sonst? Naja, Gerald, wir müssen jetzt hier auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich wollte bloß mal checken. Nee, war klar. Also, das war natürlich... gab's an den bitteren Zucken? Ich will's hier ganz einfach mal kurz erklären, was ich hier alles verstanden habe. Es ging um eine Geschichte. Ein Typ, der andauernd in der Kneipe rumhängt, mit irgendwelchen anderen Leuten wahrscheinlich auch noch. Und der sich da natürlich wahrscheinlich besäuft. Das ist nicht so ganz rausgekommen. Ja, ja. Und der andauernd wieder auch Ärger mit der Polizei dann offensichtlich bekommt, weil er irgendwie Mist baut oder was auch immer. Wie die Hessen dann auch sind, wenn sie mit Elbe vorher total zugeknallt sind. Ne? Und ich weiß aber wieder der falsche Dialekt, das war jetzt nicht hessisch. Ja, okay. Zugeknallt sind. Und dadurch eben auch diese Dramatik in diesem Lied, weil ihm das überhaupt nicht gut gefiel. Ne? Gerald. Ja. Vielen Dank. Bitte. Und ich hoffe, weil ich weiß ja, du bist so eine sensible Natur, dass du dich dadurch jetzt nicht zu sehr... Wie auch naja, wenn ich dich jetzt hier mit so hessischen Alltagsdramen konfrontiere, dass du dir jetzt zu sehr zu Herzen nimmst, wo Schalke schon verloren hat. Auch das sind Alltagsdramen, aber du bist ja Bayern München Fan, war, oder? Ja. Da reden wir ja nicht weiter drüber. Ja, du schämst dich ja auch so schon genug dafür, hoffe ich. Ja, sag doch, was du willst. Ich kann es auch nicht erinnern. Yeah! So, jetzt kommt China-Rock. Super. Tschüss. Ja. Verstehst du ja nicht, kannst insofern kannst du jetzt das Studio verlassen, kannst du Chinesisch, sonst kannst du es übersetzen. Nee. Nee, das lasse ich jetzt lieber sein. Insofern kannst du jetzt schadlos das Studio verlassen. Ja. Anstatt hier weiter Maulaffenfeil zu halten. Ja, ich gehe dann jetzt. Und wie ein Rohrspatz zu schimpfen. Ich bin im Grunde schon fast. Ja, ja. Das wird mir ja alles zu Remi-Demi-haft. Ja, mir auch. Ja, trag mal dein Schärflein dazu bei, dass es hier eine vernünftige Sendung wird, sonst setzt es Backpfeifen. Ja, da hast du vollkommen die recht. Die zu verteilen kann ich ja aus dem FF. Das hast du von Pika auf gelernt. Von Pika auf. Stimmt, ja, Pika auf. Endlich. Genau. Noch so ein Begriff, der zu klären wäre. Vielen Dank, Gerald Kötter-Heinrich. Bitte. Anthony Wong, Mensch, bin jetzt Chinese Rock, du, wa? Oder? Oh, yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Phyllis Zeit ist nicht mehr, zumal ich ja den Song hier noch spielen wollte. Den hier. Den spiel ich aber danach. Aber ich wollte jetzt nochmal andeuten, damit ihr wisst, was euch noch erwartet. Mir Kummer aus dem Isartal, die anderen schlagen wir alle mal. Naja. So, aber man hat quasi zwei Möglichkeiten, sich jetzt hier noch restmäßig hier direkt an der Sendung Martin, zu beteiligen. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an, drüben an kommt der wieder zu Wort, keine Telefon. Bange. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. Wir machen jetzt noch so ein bisschen terroristisch Schnelldurchlauf und wer aber nicht direkt zu Wort kommen will, kann ja auch hier anrufen. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 731 39 32. So, hallo Freundchen. Hallo? Ach, das war jetzt eher so ein Tierparkanruf, oder? Hallo? Oh, jetzt hab ich aus Versehen ihn rausgeschmissen. Hallo? Hallo. Ja. So, du wolltest mich jetzt über die Etymologie des Wortes Remi Demi aufklären, nehme ich an. Nein. Naja, so sieht es aus. Na schön, wie? Über die Pike. Die Pike? Genau. Ach echt? Vom Pike auf? Was bedeutet denn das? Wo kommt das her? Eigentlich heißt das von... Aus der Bergmannssprache? Nein, sondern? Das ist, Pike ist eigentlich französisch für Spieß oder Lanze, steht hier in diesem... Ja, sag ich mir, Piken, klar, Piken. Genau. Wilhelm Pik, genau. Genau. Und das heißt eigentlich von der untersten Stufe anfangen. Von der Pike auf? Wieso? Weil die Pikeros die Schutzarsche im letzten Glied waren praktisch. So sieht das auch aus, hab ich gesagt. Nicht schlecht, mein Lieber. Ja. Na, hab ich doch wieder was gelernt. Wie war denn der Name? Mein Name war Max, aber ist er immer noch. Mensch, Max, super! Ja. Toll, ich danke dir für den Anruf. Ja, Wollen wir mal kicken, ob hier die restliche Bevölkerung auch noch mithalten kann? Nun, warte mal. Was denn? Du musst heute mal noch Funny Van Dan spielen. Weil nee, hab ich jetzt sogar nicht dabei. Nein, wir müssen doch den hier noch hören, den Song hier noch. Ich hab's. Blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum. Genau. Blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum. Ja. Mir Kummer aus dem Isartal, die anderen schlagen wir alle mal. So, siehst du genau, bisschen hier die CSU-Hymne. Singst du das auch beim Videoschnipselvortrag vor? Nee, sing ich nicht. Da singe ich ja nicht. Da wird dir vorgetragen. Na gut. Okay, tschüss. So, hallo. Ah ja, hallo? Hallo, Kuttner. Ja, Mensch, Baby. Na, was los? Na, sag mal, warum rufst du so spät erst an? Ja, jetzt kannst du dich da nicht mehr konzentrieren. Ich wollte eine gute Nacht wünschen. Na, dann gute Nacht. Ja. Aber wo Remi Demi jetzt herkommt, weißt du auch nicht. Nee, weißt du das? Nee, sonst würde ich ja nicht fragen. Gut. Naja, so sieht es aus. Ich danke dir für deinen Anruf. Tja. Übrigens, am Montag kommt David seine CD raus. Die Hagestolz, Hagedorn-CD. Ach echt? Wo kommt denn die raus, David? Na, bei Fritz. Ach so, naja, nee, richtig eine CD. Die musst du doch wahrscheinlich auch irgendwo an der Tankstelle geben, oder was? Hm. Na, aber wollen wir keine Werbung machen, wa? Natürlich, ja, dafür immer. Ja, naja, für die CD, aber nicht für die Tankstelle. Ach so, naja, kommt drauf an, welche. Ja. Gut. Da, wo sie Sternburg-Pilz grün haben, da finde ich... Aber die haben immer nur Sternburgpilz rot, Export. Ich trinke ja kein Bier. Na, also, nur Milch. Na, das ist ja auch nicht schön. Mit Honig. Nur Milch mit Honig, okay. Tschüssi. Ja. David, wo kommt denn deine CD nur raus? Ah, der hört nicht, ey, echt. Wofür wird denn der hier bezahlt, sag mal? Hallo? Fragt man sich wirklich. Ja, aber echt. David, wo kommt denn deine CD nur raus? Die muss doch irgendwo rauskommen. Montag. Nicht wann, wo? Am Mond? RBB Media. Das ist ja echt der Plattenladen meines Vertrauens, oder? RBB Media. Ist ja nicht, was früher Mr. Dead und Mrs. Free waren, oder? Oder wie das heißt. Hört ihr überhaupt ja nicht. Oder Pedros Plattenshop. Irgendwie so richtig, oder? RBB Media. Ah, und, super. Ja. Ach so, entschuldige, jetzt habe ich den da weggedrückt. Wir müssen... Mitquatschen. Ja, hallo? Rollt eine Kugel um die Ecke und fällt um. Ah, super. So, jetzt machen wir mal Schluss hier, oder? Freundchen, du bist ja Letzte. Freundin. Was? Nee, nix, Freundin. Sag mal, warum rufen denn die überhaupt nur noch Kerle an? Na, weil die Mädels alle ganz brav sind und in ihr Bett gehen, um zu schlafen. Genau, tschüssi. So, hallo, wolltest du noch was Entscheidendes sagen? Ich muss kacken. Wolltest du noch was Entscheidendes sagen? Ja, ich wollte nur mal fragen, du hast, weil wir gerade bei David waren, du hast gar nicht das Band irgendwie gespielt, ne? Doch, hab ich. Wann? Nein. Halbautomatischen Anruf? Halbautomatischen Anruf, der war doch letzte Woche krank, der David. Ach so, ich habe letzte Woche nicht hören können, überhaupt nicht. Naja, siehst du, ja, gut, nee, da war der total krank und dadurch konnte er natürlich nicht aufnehmen und konnte ich heute nicht abspielen. Aber so, Zusammenschnitt haben wir gemacht. Ja, okay. Den hab ich ja gehört. Ja. Gut, danke. Tschüssi. Tschüssi. So, hallo, hier noch eine Bemerkung? Hallo, Kunde. Weiter, hallo? Kacken. Hier noch eine Bemerkung? Ja, FF, würde ich sagen. Na, los. Fortissimo, da steht was auch zur Musiksprache. Ach so, aber aus dem FF können ist da wieder was anderes. Ja, aber das steht bei Notenübersetzung so, FF ist doppelt stark. Ja. Mittelstark ist SP. Und aber so. Andere These war besonders fein, extra fein. Ja, ich hab's verbeidet wahrscheinlich so. Ja, naja, gut. Jetzt sei hier nicht so kompromisslerisch. Du musst doch die Wahrheit vertreten. Ja, und sagen, es kann ja nur stimmen. Das ist hier im Voraus-Lexikon von Brockhaus. Ah ja, naja, gut. Aber dann danke ich dir trotzdem mal für deinen Anruf. Ja, kein Problem. Mann. Tschüss. Ciao. So, hier noch was? Gute Nacht! Gute Nacht. Hier noch was? Ja, gut. Okay, dann lassen wir es sein. Kinder, dann würde ich mal hier... Genau den und dann sage ich aber Tschüssikowski und dann ist over und dann hören wir uns nächste Woche wieder und dann blut, dann kann ich praktisch auch nicht mehr. Ich verausgabe mich ja hier immer derart, ist unglaublich. Wir kommen aus dem Isartal, die Orden schlagen wir alle mal. Und wer das Lied nicht kapiert, wer püseliert. Jeder von uns hat ein Gewehr, das ist ein Lord, 2 Kilo schwer. Und steht vor für Demokratie, dann mach mal die Roten hin. Der Stammtisch im Isartal. Ratzen und Neger, die Ingwer nicht. Studenten, Weiber, Italiener, Fünferblät. Aber Gott sei Dank ist unser Quar schon ganz allein, 2 Kilo schwer. My bunny lies over the ocean. My bunny lies over the sea. My bunny lies over the ocean. Oh, bring back my bunny to me. Oh, bring back, oh, bring back. Oh, bring back my bunny to me. Oh, bring back, oh, bring back. Oh, bring back my bunny to me. So, Kinder, damit sage ich tschüss. Wir hören uns nächste Woche wieder. Schöne Woche noch. Und wir sehen uns vielleicht am Freitag in der Volksbühne zum Videoschnitzeln. Sexforschung. But now time runs away. And I must hurry to say farewell to all of you. I want to thank you for listening to me. And if I may hope that I have brought to you any entertainment or joy, it will make me very happy. Good night. Eingezogen, fremd zieh ich wieder aus. Thank you.